Ja, hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin René und ich bin heute zu Besuch bei Holger. Hallo Holger. Hi. Und wir sind nicht zu zweit, wir sind heute mal zu dritt. Ja. Der Daniel ist da. Hallo. Ich habe den Namen gemerkt. Ja, Ja, hallo alles gut. Daniel. Hallöchen. Und ja, wir haben heute zum ersten Mal, glaube ich, ein richtig durchgehendes, nee, zum ersten Mal stimmt ja nicht, ein richtig durchgehendes Thema. Wir waren früher mal vorbereitet. Stimmt. Ja, und diesmal hat Daniel ein Thema mitgebracht. Richtig. Ja, weil Daniel möchte die Welt bereisen. Vielleicht fangen wir einfach so rum an, weil dann kommen wir dann langsam auf das Thema zu sprechen. Ja. Was? Wie fangen wir Ja, so über die Weltreise. Das würde mich an? Ach so, natürlich, ja. ja, du möchtest die Welt bereisen. Du hast gar nichts zum Schreiben da. Ach, doch, ich habe es bei, aber ich versuche mir den Anfang zu merken Du hast und so eine App. nee, ich mache das gerne auf Papier mit Stift und Zettel. Ach so. Ja, das hat was Handfestes. Altmodisch. Ja, das ist wie ein Tagebuch. Das ist auch besser, Stimmt. Papier zu schreiben als. Wir können ja beim nächsten Mal unsere Tagebücher gegenseitig uns vorlesen. Liebes Tagebuch. Ja. Ja, Daniel, Liebes erzähl mal, Kochbuch. du willst die Welt bereisen? Ich möchte die Welt bereisen, richtig? In 80 Tagen oder? Na, vielleicht 85. Echt? 85, was sind das? 2 Monate? Ja, Was? nee, Drei? mehr, Das sind zwei, fast 3 Monate. Drei, zweieinhalb. Nein, eigentlich möchte ich in einem Jahr die Welt bereisen. Oh, nicht komplett, sondern So lange kriegst du aber keinen Urlaub, ein ne? Stück. Nee, leider musste man dafür seinen Job an den Nagel hängen und sagen, naja, mal schauen, was kommt. Aber Damit wir den Daniel jetzt besser kennenlernen, können wir ja mal sagen, was er beruflich macht. ich glaube, das hängt nahe damit zusammen. Ne? das hängt damit zusammen. Ja, okay, also noch bin ich beschäftigt am Flughafen Tegel. Das wird auch noch eine Weile so bleiben, glaube ich. Bei mir nicht mehr, aber für die Kollegen auf jeden Fall. Wie hat das mit der Weltreise zu tun, dass du jetzt da aufhörst, oder? Das steht in naja. keinem Zusammenhang. Eigentlich nicht direkt, ich wundere mich gerade, wie Holger das assoziiert, aber gut, es hat auch mit Reisen zu tun, sagen wir es mal so. Man lernt viele Leute kennen, internationaler Herkunft. Und ja, es gibt da auch durchaus viele verrückte Menschen mit verrückten Ideen, die man auch am Flughafen trifft. Das könnte man jetzt als Verbindung sehen. Und du bist dann, wie bist, also du machst das ja bestimmt aus privatem Antrieb. Ja, mehr oder weniger schon, ja. Ja. Nein, Nee. Profit ist es nicht, oder irgendwie, dass man jetzt sagt, dass einem da jemand gesagt hat, hier, mach mal los. Und Hast du so Fernweh oder wo? Also man wird da, also man wird ja nicht wach und denkt sich, oh, jetzt reise ich mal um die Welt, man weiß ja, was damit verbunden ist. naja, angefangen hat das als Kind mal. Also man hat ja, glaube ich, immer als Kind so Träume. Welche Ja. erfüllt man sich und welche halt nicht. Ja. Und dieser Weltreisetraum war halt immer schon Ich bei schleppst du mir ewig da. mit dir rum. Ja, schon eine Weile. Und gut, man überlegt dann nochmal, weil dann passt das rein, Ausbildung passt nicht, dann machst du TVs. Also ich hatte jetzt ja immer was dazwischen zu tun. Beim Geld kostet es sicherlich. Gas kostet es auch eine Ja. Stange, die man ja auch nicht gerade irgendwie so nebenbei irgendwo herbekommt. Und naja, dann ja, war es erstmal natürlich erstmal erledigt, das Thema. Und vor ein, 2 Jahren, ja, 2 Jahren, so hatte ich. Nee, das ist schon länger her. Das muss anders anfangen. Also vor 6 Jahren habe ich eine Fahrradreise schon mal gemacht. Ah, ich habe das noch nicht erwähnt, aber Und? es soll ja die Reise mit dem Fahrrad sein. Also ich weiß nicht, Ach ob so, das du schon mal hast erwähnt deine wurde. Weltreise ist mit Nein, Fahrrad. meine Feldreise Ah, ist mit dem Fahrrad okay. sogar. Nebenbei mal so bemerkt. Also es ist Okay, jetzt das klärt sich. ist ganz unbedeutendes, Wird schwer in 80 Tagen. Das wird der. ganz unbedeutend kleiner. Wo ich mich gerade die Frage stelle, Aber wo sind die ja gerade dabei? wo Können waren die sich Sie? eigentlich bei der Bank Geld leihen und sagen, für eine Weltreise? Bestimmt. Dann sagen die, klar, logisch. Mit Ja, Fahrrad natürlich. Mit Fahrrad. Das kommt mir, also Weltreise, da habe ich, wir hatten ja jetzt kurz vorher schon gesprochen, ich blogge jetzt schon eine Weile und da ist mir durchaus ein Weltreisender schon über den Weg gerannt dabei, der bei uns gebloggt hat und ein Fahrradreisender. noch besser. Bei dem Fahrradreisenden gucke ich gerade mal eben nach, wo der hingereist ist. Er hat keine Weltreise, ich glaube, der war so in Spanien irgendwas unterwegs. Wo warst du bei deiner ersten Fahrradreise? Die Oh, die größte? aller. Ja, ich will sagen, ich habe mehrere gemacht. Also ich mit dem gleichen Freund. Gut länger. Ich habe 3 etwas längere Touren gemacht. Also meine erste wirklich kurze Reise hat begonnen mal in meiner Heimatstadt Bautzen. Also da komme ich her aus Da Sachsen. kommen die Dinosaurier auch her. Ja, da kommt, ist auch ein Knast und da kommen auch viel. Da kommt Silbermond auch her. Pass auf, jetzt Aber kommt das der war nicht. Gag. Ich wollte nur mal meinen Senf dazugeben. Ja, klar, gerne. Was kommt jetzt? Bautzen. Senf. Ja. Achso, ja. Das ist, glaube ich, auch so eine Pointe. Nee, das mit dem Dinosaurier. Das also war mein Senf, den ich dazu gegeben habe. Humor schon mal nicht. Da ist, ja. Der zündet nicht. Achso, ja, vielleicht, wir müssen uns noch drauf. Wir haben uns ja das erste Mal gesehen jetzt. Ja, genau. Und jetzt, das wird noch, nee, das deine, wird noch, genau, wo war deine erste Reise? Jetzt kommen wir erstmal, ich muss mal den Faden wiederfinden. Also auf jeden Fall, meine erste Reise war mal von meiner Heimatstadt Bautzen, bekannt für den Senf, ja, und Silbermond und den Knast. Ja. Ja, also eigentlich ist es immer noch, dem, welches Alter man trifft. Trifft man jetzt einen 50-Jährigen, dann heißt das gleich Knast, aha, Bautzen. Siehst du, mit dem Knast trifft man jemanden, zum Beispiel nicht in Verbindung. Trifft man jemanden in den, sagen wir mal, 20ern jetzt, also sprich Neuzeit, Teenies mit neuesten Handys, dann ist es Silbermond. Wer natürlich in der Pop-Richtung sich. Hätte ich auch nicht gewusst. Wer ja sich in der Pop-Richtung so ein bisschen aushält. Die Heavy Metal natürlich nicht, die jetzt unter uns sind hier. Heavy Metal. Die kennen das wahrscheinlich nicht. Aber ja, die Pop-Szene, die kennt das und die wissen auch, dass Silbermond aus Bautzen kommt. Sind wir auch sehr stolz in Bautzen drauf. Ich komme aus der Generation Dinosaurier dann eher. Und also, dann gibt es natürlich noch die Generation des Senfes, des Bautzer Senfs. Und das ist natürlich für unser Fleisch. Ich wollte schon fressenden sein. Fleisch ist besser unter uns. Fressenden Menschen, ja, da gehört natürlich zu jeder Bratwurst, na vielleicht nicht zu jeder Bratwurst, aber zu jeder Bockwurst oder zu einer Märchen ein Bautzer Senf. Ja. Ja, das sind die drei Dinge, die eigentlich Bautzen berühmt macht, obwohl Bautzen an und für sich auch noch als tausendjährige alte Stadt bekannt ist. Bautzen in der Nähe von Görlitz. Ist in der Nähe von Görlitz. Görlitz wird immer so als historisch sehr wertvoll angerechnet, aber Bautzen finde ich ähnlich gehaltvoll vom Häuserstand, alleine von der Architektur. Also wenn man sich da irgendwie interessiert, sollte man auf jeden Fall mal einen Tagesausflug machen. Ich war in Bautzen im Zoo. Der ist Tierpark. Mini, ja. Hey, das ist ja klein, aber ich war drin. Da habe ich mal Meerschweine gekauft. Ach, da kann man Meerschweine kaufen? Ja, Bautzen dazu? Ja. Geh mal in den Tierpark in Berlin und sage, ich hätte gern hier die Giraffe hinten links. Das wäre vielleicht ein neues, man sollte es anführen. Ich meine, es wäre ein neues Geschäftsmodell. Ja, wäre ein Geschäftsmodell. Knut. Heute mal ein Pinguin. Genau, es ging jetzt, also wir sind in Bautzen, ging es los und wo ging es denn hin? Ja, wir kommen vom Thema ab, ja. Ja, nee, also in Bautzen ging es los und bis Berlin. Also es war die erste Reise. Ja, schon ordentlich, also das Auto schon. Ja, so 300 Kilometer ungefähr, also mit Fahrrad sind es 320 Kilometer an dem Spreeradweg. Das Tolle ist, man konnte, also ich könnte meinen Namen nur sagen, ist jetzt Daniel, ne? Und Dani ist ja die Abkürzung für Daniel, also für Daniel. Und W, also Werner ist mein Name, und W kann man dann abkürzen, und dann habe ich mal Dani W aus Bautzener Spree. Nee, man kann jetzt, also jetzt, wo ich jetzt auch in Berlin wohne, kann ich trotzdem noch den alten Spruch verwenden, das ist toll. Ja. Ich habe jetzt gerade einen zu lernen, zur Sache. Und richtig, aber das fand ich mal toll, Dani W aus Berlin an der Spree. Das klingt so. Klingt, als wenn es nicht rein. Ja. klingt wie ein gewollter rein. Ja, das ist toll. Aber genau, von Bautzen losgemacht und bis nach Berlin über Beeskow und Cottbus, da haben wir halt gemacht. Sehr schöne Liste. Da hast du aber schon ein ordentliches Fahrrad, ne? Also damals hatte ich dann eigentlich nur ein normales Trekkingrad, und ich meine, das war, normal, das 2003, 2004 war das die erste kleine Tour. Und dann hat er so das, kann man sagen, der Wahn übertroffen. Ach, das macht ja ganz Spaß eigentlich. So mal durch die Gegend zu fahren mit dem Fahrrad. Ja. Länger bist du noch nicht in Berlin? Ich bin in Berlin seit 2005. Also noch nicht so lange. 7 Jahre bin ich jetzt Wahlberliner, wenn das so sagen. Ja. Okay. Ist ja meine Wahl gewesen hier, die Stadt. Naja. Aufgrund deines Jobs. Ja, aber nicht auch der jetzige, sondern der damalige Job, ja. Das war? Tischler. Ach so. Also ich kann mal, meine Original. Meine Ausbildung hatte ich in der Firma, und die hatte Montage in Berlin. Hm. Auf einer der vielzähligen Baustellen. Okay. Die sich um einiges verzögert hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Mit Baustellen und Verzögerungen kennen wir uns hier aus dem Berlin. Ja, das ist mir da zum ersten Mal so live. Ich erzähle jetzt lieber nicht, was auf dieser Baustelle los ist. Können wir sonst mal, komme ich vielleicht. Oder? Wir können es ja vormerken. Sollten wir hier nach 20 Minuten durch sein, können wir noch auf die Geschichte dran. Da gab es lustige Geschichten, ja. Naja, auf jeden Fall 300 Kilometer von Bautzen nach Berlin. Okay, was war die nächste Strecke? Das war so der erste Anhalt, genau. Und dann kam im nächsten Sommer die Strecke uns, weil wir in Deutschland bleiben wollten, an der Elbe lang mal zu. Mhm. Düsen, Dresden also. Warte mal, gestartet. Die Elbe fließt aber nicht durch Berlin, das weiß ich als KfW. ich wohnte ja auch noch nicht in Bautzen, in Berlin. Ach so, okay, das war dann. Also ich wohnte immer noch in Bautzen und bin dann halt, sind dann da aus mit dem, warte mal, mit Zug nach Dresden. Und sind da losgestartet an der Elbe und sind dann hoch bis nach Cuxhaven. Okay. War schon um die 800 Kilometer ungefähr. Und wie weit paddelst du so? Ja. mit der Arm ist ja auch schwieriger als mit den Beinen. Die Beine haben ja so den größten Muskel, der Oberschenkel ist ja der größte Muskel im Körper. Ja, also, ja. Bei mir nicht. das ist aber auch nicht leider ausführen. Ich meine, das können wir dann in der Null-Ohr-Geschichte. Ja, mal hinten dran, Bauarbeiter am Muskel. Aber das mit deiner Null-Uhr-Geschichte, das klappt beim Podcast nicht. Wie, welche Null-Uhr-Geschichte? Die er gerade ansprach. Was? Wenn es nachher mal später wird, dann kommen die Muskeln raus. Oder? Dann kommen die Muskeln raus, okay. Also die schweinischen Geschichten, für die Ach so, ja, das ach so, die schweinischen. Das klappt ja nicht beim Podcast. Nee, das geht nicht. Können wir den auch um 12 Uhr mitnehmen? Das könnte jetzt beim Zuhörer gerade um 10 Uhr am Morgen sein. Also wir müssen noch vorsichtig sein, vielleicht haben die ersten gerade gefrühstückt. Gut, dann lass das... Ja, das ist die Vorspannung für den Abend. Und wir müssen auch das Publikum ist ja unbestimmt. Ich habe von Leuten gehört, die hören Podcasts, so wenn sie Besuch haben, über die Stereoanlage. Oh. Habe ich schon gehört. Unser Podcast, also nicht unser, jetzt unser, wir beide machen auch heute, aber einen, den ich mal gemacht habe. Wir hatten den nämlich letzte Woche kurz an. Echt? Okay, also anscheinend ist das doch ein verbreiteres Phänomen, als ich dachte. Okay. Ja, also meine Gäste konnten nichts mit Podcast anfangen, also musste ich jetzt mal aufklären. Ja. Stimmt, wir haben letzte Woche das erste Mal einen Podcast angehört. Okay. Ja. Gut, das so gut. Anhören ist schwierig, weil eine Stunde vor der Anlage sitzen ist jetzt auch vielleicht nicht so toll, wenn man mit Freunden zusammensitzt. Nö, außer man hat natürlich keine Themen, mit denen man... unterhalten kann. Man kann ja vielleicht einfach mitreden. Vielleicht also, sollte man einfach mal Gesprächspausen machen, dass die Leute dies mit ihren Freunden machen. Der Fernbedienung und sagt immer, okay, jetzt stopp, jetzt müssen wir jetzt eben reden wir kurz. Ja, ich habe einen Einwurf dazu. Ich habe einen Einwurf dazu, ich tue kurz Pause. Genau. Also Holger hat sich amüsiert. Was einziges davon ist, weil er verstanden hat, warum es ging, wir nicht. Okay. Ach so, ich habe ja auch den Videospiele-Podcast kurz reingemacht. Richtig, den Videospiele-Podcast. Ja, du musst die Leute auch abholen vorher. Ja. Ach so, stimmt. Nee, ich wollte das aufklären. So, das ist Podcast. Deswegen kommen wir jetzt so langsam auf die Fahrtstory. Wir wissen ja jetzt schon, am Beginn der Sendung dachten wir noch, es geht um eine Weltreise mit dem Boot und Koffer. Ja, ne? Ist ja was jetzt, was und jetzt sind wir, jetzt wird es natürlich noch tragischer mit Fahrrad. Ja, ja. Ja, das ist ja noch steigern. Ja. Genau, wir bauen den Spannungsbogen. Hattest du auch außerhalb Deutschland Fahrten? Also jetzt bist du von Bautzen bis nach Dresden, von Dresden nach Cuxhaven. Jetzt kommt doch die letzte Reise, oder? Das ist die dritte. Nein, das ist noch eine zweite und dritte Reise. Also eine dritte und vierte, ja. wiederum ein Jahr später müsste es gewesen sein. Ja, da bin ich dann halt da war man ins Ausland dann zum ersten Mal. Also die Grenze überschreiten mit unserem Fahrrad. Hatten dann auch schon etwas bessere Fahrräder, aber auch noch nicht die ultimativen. Nach Polen. Nicht nach Polen. Tschechien. Sondern wir haben uns gleich an mehrere Länder angetraut. Wir sind die Donau hochgefahren von Passau aus, also bis Passau wieder im Flug. Hm. Und von Passau sind wir halt die Donau hoch bis nach Budapest. Und das war so, das war so schon eine entscheidende Strecke in der Sicht zur Weltreise, weil da sind wir ich und mein Freund halt zum ersten Mal begegnet, so Menschen, die Weltreise per Fahrrad gemacht haben. Ha. Wie also, trifft man da zufällig, oder? Also, man trifft immer, es ist doch normal, ich meine, es treffen sich die IT-Techniker wie in irgendwelchen IT-Büros, die Fernsehleute treffen sich auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo medientechnische Dinge sind, und die Reisenden natürlich, die Individualreisenden, je nachdem, was sie machen, im Fahrradtour triffst du natürlich die meisten irgendwo unterwegs auf Fahrradwegen. Ach so, na gut, auf Fahrradwegen, ja. Über lange Seen, und der Donauradweg ist halt nun mal einer sehr bekannter und auch internationaler Fahrradweg. Bis nach Österreich, also bis nach Wien, ist es so eher so ein Touristending. Also ich sag mal, da fahren auch Rentner und Touristenstrecke. Also Touristenstrecke, ja, das ist dann so, dann fährt auch mal die Oma mit ihrem Enkel. Nein, ja, da hast natürlich auch Leute, die jetzt nur so. Die geführten Toren, die dann halt jemand da leitet. Aber das ist halt schon eine sehr, sehr, sehr befahrene Strecke. Ne? Und da, aber dann. Wenn ich mir vorstelle, da den Berg hochzufahren. Ja. Ja, das denken sich halt viele immer, ne? So, die Frage ist halt, was bewegt denn, um das zu machen überhaupt? Aber wenn man einmal so drin ist, in der Fahrradtour selber und, ja, weiß nicht, dann kommt so ein Gefühl auf, dass du gar nicht mehr diese Anstrengung so wahrnimmst. Du nimmst das dann abends wahr, wenn du zum ersten Mal sitzt und denkst, oh Gott. Obwohl, ich glaube schon, dass du während der Strecke oft genug an dem Punkt bist, wo du denkst, hoffentlich geht's bald bergab. Und das denkt man ja sonst eigentlich nicht. Ja, das ist, sollte man nicht. Sonst hat man auf jeden Fall was falsch gemacht im Leben. Ja, nee, das ist richtig. Ja, es gibt natürlich Berge, Horrorberge, wo man denkt so, ach, da kommst du ja nie hoch und da stehst du schon auf dem Bike. Und die K2. Aber es ist auch eine Herausforderung, ein Stück. Und ich glaube, deswegen macht man sowas ja auch. Also das jetzt, unsere Weltreise, meine Weltreise ist jetzt nicht der sportliche Aspekt, was viele auch haben. Die wollen jetzt unbedingt eine sportliche Strecke von tausenden Kilometern irgendwie in kürzester Zeit irgendwie überbrücken. Bei uns ist dann eher so der Aspekt des, naja, mal frei sein, meinen Kopf frei bekommen und einfach nur die Menschen und Länder genießen. Aber dass du da ins Schwitzen kommt, ist ja eingerechnet, ne? Natürlich. Also und ich glaube, es gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man so diese Anstrengung spürt. Das ist spürt, das beste Einschlafmittel überhaupt. Also so nach 100 Kilometern Fahrradtour, dann, das ist schon, man schläft gemütlich. Aber 100 Kilometer sind doch noch nichts drin, oder? Nee, aber wir hatten, wie viel am Tag? Kommt drauf an, was du so viel Strecke hast. Also ich meine, also ich weiß, Kilometer am Tag? 100? Am Tag? Bist du ordentlich? Also ist ordentlich. Ja, also ich weiß, Freunde sind von mir mal am Samstag nach Polen und wieder zurück. Ja, aber sie haben kein Gepäck drauf gehabt und die haben auch wahrscheinlich einen Renner. Ja, okay, gut, ja, richtig. Nee, normales Mountainbike. Also, wenn du mal überlegst, okay, so wandermäßig bist du mit 40 Kilometern am Tag auch schon ordentlich bedient. Ja, und Fahrradfahren ist ja vom Wandern jetzt nicht so weit weg. Ne? Nicht bei, hatten die ja natürlich nicht. Und wie viele Kilometer waren es jetzt dann bei der Strecke? Das sind 1000. Das sind 1100. Da hast du ja fast immer verdoppelt. Ja, so ungefähr so ein bisschen. Ja, es hat sich dann hochgesteigert. Ich meine, man musste so sich ein paar Ziele setzen. Man hat ja nur eine gewisse Zeit an Urlaub. Dann sagt man, okay, von A nach B könnte es klappen. Ja, ich fand ja jetzt dann Weltreise ist ja mehr wie. Ja, aber jetzt haben wir ja noch die vierte Reise. Wir sind jetzt noch bei der dritten Reise. Ja, dann wären wir bei 2000. Nein, nee, verdoppelt wird es nicht. Nee, da haben wir nicht mehr verdoppelt. Nee, da war einfach nur so ein Aspekt, ja, was haben wir da noch nicht gemacht und welchen Gegend wäre noch interessant. Und unsere vierte Reise hat dann in Basel begonnen, also in der Schweiz. Oh, und da sind wir dann bis Amsterdam. Hm? Das ist schon mal ein guter Startpunkt, ne? Bergab, ne? Ja, das, das ist durchaus ein guter Start. Vor allem auch sehr freundliche Menschen gleich am Anfang. Das ist nicht immer so. Also, je nachdem, wo man startet, ne? Also, was auch. Gut, die Bayern haben so ihr eigenes Ding, was die immer so machen, ne? Man versteht sie nicht, immer. Aber. Hat man mit dem Schweizer dann mehr Glück. Ja, das Schweizerische ist toll. Also, ich kann auch jedem empfehlen, mal so ein Schweizer Baumarkt zu gehen und da nach einem Hämmerli sozusagen zu fahren. Schräubli. Nee, du hast auch schon Erfahrung mit den ganzen Mentalitäten gesammelt. Da kommst du doch her, ne? Was? Aus der Schweiz jetzt deine letzte Reise. Nee, das war Österreich. Ach, Österreich. Ist ja fast dann. Aber es ist völlig anders von der Sprache. Ich weiß. Ja. Gut, und jetzt, meine vierte, jetzt, ich habe aufgepasst, die vierte Reise haben wir. Doch, das war die vierte Reise. Das war die vierte Reise von Basel bis Amsterdam. Kilometertechnisch? Ähnlich identisch was zu der Budapest-Reise. Okay. Also, wir werden das alles per Google Maps nach. Ich würde jemanden, der sonst normal in den Urlaub fährt, nie fragen, wie viele Kilometer er zurücklegt, weil ich weiß, dass er es nicht weiß. Aber beim Fahrradfahren, da weiß ich, dass man darauf achtet. Man achtet natürlich drauf und weil man. Weil du willst ja auch selber für dich wissen, was war das jetzt für eine Strecke, weil die bewältigst du ja halt körperlich selber. Ja doch, das ist schon los für Strecken. Meine Eltern sind damals mit mir nach Spanien gefahren, nach Valencia, mit dem Auto. Ja, aber da ist ja mit dem Auto sind auch gut. Wo ich nicht. Also wir sind da auch über den Tag gefahren, glaube ich. Also wir haben da mitten in der Nacht. Da werden wir wissen, wenn der nächste Burger King kommt oder McDonald's. Ich habe übrigens mal nachgeguckt zwischendrin. Der Typ, was er erzählt hatte in dem Blog damals, der ist in Spanien gewesen und der ist fast 20 Tage mit dem Fahrrad unterwegs gewesen in Mallorca. Oh ja, okay. Also er hat man anscheinend machen? Die Insel. Ja, dann kann man rumrunden. Ja. Ja. Also habe ich auch jemanden in meiner Firma, der das gemacht hat. Mhm. Aber in Rennrad, muss ich auch sagen. Der hat sich da ein Rennrad ausgebucht. Wolltest du dafür denn kennen? Nee, das war nur das war von seiner Mallorca-Fahrt. Ach so. Und jetzt gucke ich mal, während du uns mal die Eckpunkte deiner Weltreise erzählst. Möchtest du ihm nicht auf dein Geo Cash-Dings mit ausleihen. Achso, du meinst dieses Ingress-Spiel? Ja, nee, nicht das Spiel. Nee. Du hast doch so ein GPS-Gerät. Ach so, das meinst du. Ein GPS-Gerät. Ja, also sowas müsst ihr selber bei haben, GPS-Tracker. Ah. Sowas macht doch Sinn. Dass man sieht, Handys mit in. Oder so die Tracker. Also gibt es ja auch ein Handys ja mit Internet, das wird ja dann im Ausland teuer. Nee, aber den GPS-Tracker würde ja nur GPS-Daten aufzeichnen. Ja. Das würde ich mir überlegen, das macht ja vielleicht Sinn, weil das ist wirklich interessant, wenn das Gerät dann die ganze Zeit die Daten aufzeichnet. Dann brauchen wir noch ein Powerpack. Ach, so eine GPS-Tracker gehen mit normalen Batterien. Mit normalen Batterien, ja. Also mit dem normalen Akku. Okay. Da können wir ja dann im Anschluss nochmal kurz. Kann man mal gucken, ja. Können wir mal schauen, was da so. Genau, und die Weltreise, weil jetzt bin ich schneller gewesen, die Weltreise von demjenigen war 18 Tage. Der ist in 18 Tagen um die Welt. Das ist ein 18 Tage um ein Verwandter von mir. Der ist der arbeitet beim Radiosender und der ist damals, der Radiosender hat eine Aktion gemacht in 18 Tagen um die Welt. Okay. Und die sind geflogen mit dem A380 damals. Mhm. Okay. Und ist ja noch nicht so lange her dann. Na, das war, warte mal, 2008, nicht so raus, 2008 war das, 5. Juli, Juni oder Juli 2008, 40 Flugstunden, 38.000 Flugkilometer und Entfernung von zu Hause 16.120. Krass. Genau. Ja, aber deine Weltreise sind ja mehr als 18 Tage. Ja. Weil du hast ja kein A380. Nein, sofern erstmal vorgesehen. Ich meine, wenn einer vorbeikommt, da kann man sich dran. Sicherheit nicht. Okay. Nee, das ist. Ja, wo geht's lang? Wo geht's los? Na, los geht's hier in Berlin. Also mir geht's in Berlin los, mein Freund dann in Hamburg. Mhm. Und das erste Ziel ist halt Nürnberg. Mit dem Fahrrad. Wir werden mit dem Fahrrad fahren, ja. Ja, das heißt, ihr kommt von Hamburg nach Berlin mit dem Fahrrad oder trefft ihr euch unterwegs? Es derzeit sieht so aus, wenn er hierher noch kommt, weil wir noch eine Visumsangelegenheit in Berlin klären müssen und dann weiter runterfahren nach Nürnberg. Und von da aus geht's halt dann Richtung Österreich. Ja. Hast du die Strecke jetzt schon komplett im Kopf? Oder habt ihr nicht so im euch Kopf. Ich hab's, leider habe ich den Laptop heute nicht mit, aber letztes Mal hatte ich die mit. Ja. Habt ihr euch so Städte irgendwie schon rausgesucht? Wir haben uns eine Strecke, die ganz gut zu fahren ist und wo man halt dann auch an die Grenzgebiete kommt, wo der Grenzübergang ist. So Also wenn ich gerade eine Rundtour macht, also wenn man natürlich en masse Zeit hat. Es wäre besser kommen, wo du eine Grenze kreuzen musst, wo du mit Grenzübergang wahrscheinlich besser kommst. Richtig, man möchte nicht immer schwimmen. Nee, Österreich, welche Städte sind in Österreich? Aber hast du irgendwelche im Kopf, wo du weißt? Salzburg? Salzburg ist nicht echt dabei. Ah, Salzburg. Aber es sind nicht, Wien ist nicht dabei. Ja, nee, Salzburg ist eine wunderschöne Stadt, kann ich dir sehr empfehlen. Also, okay, hast du eine gute Erfahrung da, ja. Nee, ist wirklich eine schöne Stadt. Okay. Also. Weil du sie schmunzelst. Nee, weil ich bin da jetzt zweimal gewesen. Das war mit meinem Flug das letzte Mal. Ach so, deswegen schmunzelst du. Nee, aber Salzburg ist. Das interessiert ihn ja nicht mit Fahrrad. Nee, eben. Deswegen Salzburg ist wirklich eine schöne Stadt. Also ich war echt wenn ich super begeistert. Wir werden uns ja auch Städte anschauen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt mit dem Fahrrad immer durchfahren. In Salzburg kannst du eigentlich durchfahren mit dem Fahrrad, weil das, was richtig cool aussieht, das siehst du halt während der ganzen Fahrt durch Salzburg. Das ist hier dieses Burg Salzach, glaube ich, heißt. Ah, okay. Die halt von oben so oft das Tal runter thront. Und die Burg selber ist nicht spannend, oder? Da war ich nicht drauf gewesen. Ach. Ich bin immer nur geschäftlich da gewesen, da war die Zeit, die da mal hochzugucken. Bin ich René der Dritte? Doch, da habe ich dann so mal gewohnt, wenn ich da... Nein. Ja. Okay, Salzburg, schön, Österreich wird ja bestimmt ein paar mehr machen, weil dann gibt's Richtung. Dann geht's Richtung Slowenien. Also das ist dann die nächste Grenze. Da kommt man an einigen Städten vorbei in Österreich, glaube ich. Ja, du bist nicht so viele. Ja, ja, die Abschlussdörfer haben sie schon, ja. Jetzt verscheuchst du unsere österreichischen Hörer. Nein. Da werden wir zunächst mal zum... Nein, Gudorfer sind ja auch was Nettes. Die Nationalhymne singen. Ja. Land der Bergen, ja mal die russische. Täler. Die russische hatten wir mal, ja. Die russische, stimmt. Das hast du mir mal vorgespielt. Weihnachten. Also, genau. Slowenien hat den Euro, ne? Ja. Neulich ein 20-Cent-Stück aus Slowenien gehabt, wo ich dachte, die sind jetzt auch mit dabei. Das hat mir vorbeigegangen. Ja. Stimmt, Amerika führt jetzt, oder hat aufgehört mit dem Cent-Stück. Ach so? Ja, es gibt keinen Cent mehr in Amerika. Für Leute, die sammeln. Ach so. Die sollten sich jetzt noch ein Cent-Stück holen. Guter Tipp. Ich habe gehört, dass wenn man sich irgendwie Centstücke, ich glaube 500, wenn man 500 Dollar in Centstücken einschmilzt, kriegt man ein viel größeres Gegenwert dafür, als wenn es 500... Also wenn weil der Kupferpreis so hoch ist. Genau. Das ist halt cool. Na, andere machen sich dann leichter, die klauen das ja von der Bahn. Ja, man kann es auch von der Bahn nehmen, wenn man... Nein, natürlich nicht, aber... Man sollte vorher fragen. Lass euch lieber 500 Dollar in Centstücken auszahlen. Und schmelzt die ein. Ist die besser. Legaler. Legaler. Stimmt, Geldvernichtung. Gut, Slowenien. Nein, aber da, ja. Okay. Was haben wir in Slowenien an Städten? Tripes, ist das in Slowenien? Ljubljana ist die Hauptstadt. Ich darf, es ist immer so ein Zungenbrecher. Stimmt, Ljubljana. Ich erinnere mich. Ja, da kommen wir, glaube ich, auch vorbei, weil das Land ist ja nicht so groß. Aber es ist schon größer als mein anderes Land. Nicht bestimmt. Aber, Wir fahren ja so. Jetzt müsste man den Karte aufschlagen, wenn jetzt genau. Ja, dann können wir Tor natürlich wollen. Ich habe auch mal eine richtige Weltkarte hier von der, was? Bundesinstitut. Ach so, ja, du hast mal, Weltkarte. Danke für den Tipp. Da sind wir noch bei Welt, da sind wir noch Google Maps heutzutage. Also ich habe Google Maps, genommen. Aber wir haben Google Maps. Hast du das nicht als App drauf? Ach ja, Holger. Du hast ja wohl alles mit den Apps. Ne? Ja, ja. Holger hat wahrscheinlich auch eine. Holger hat für alles eine App. Natürlich. Ja? Krass. Ja. So. Einmal mit Profis. Du kannst jetzt auch die Satelliten sich einschalten, wenn du möchtest. Ja, aber ich zoome erstmal raus. Aber denke dran, wir haben hier bloß eine 2M-Bettleitung. Wir sind nicht die schnellsten. Ach so. Also die Weltreise können wir jetzt live nacherleben. Ja. Quasi von der Dauer her. So. Wir machen so, dass wir hier, dass wir das besser. Ich habe unsere Zuhörer, dass wir es besser sehen. Dass wir es besser sehen. Wir verfolgen das jetzt so. Also es geht runter, rechts rüber. So, nein, Nürnberg haben wir schon mal, Österreich. Ja, siehst du, Linz geht zwar auf jeden Fall vorbei. Wien hast du gesagt nicht. Also fahren wir mehr an der Grenze. Fahren so mehr nach Slowenien, hier runter. Ja, ach Mensch, da, ich hatte hier. Ja, nee, das ist der Fehler, den viele machen. Slowakei und Slowenien. Ich habe gerade Slowenska gehört. Nein, da bist du nicht der Einzige. Also ich habe auch mal drüber nachgedacht, was ist denn mit Slowenien und Slowakei? Nee. Ich glaube, der Fehler sind. Ja, ich mache auch mal so einen Fehler. Gut, dass du mich verbesserst. Aber ich bin so alt, ich kenne Tschechien noch, als es eins war. Ja, also von daher, ich weiß, dass Tschechien und Slowakei zwei, also gut, Slowenien runter. Das hieß wahrscheinlich früher auch anders. Hm? Wenn es auch schon gab. Er heißt auch irgendwie anders, aber steht nicht mehr da. Gut, runter Richtung, da sind wir ja fast in Griechenland. Dann sind wir. Wenn es so weitergeht. Noch nicht, aber erstmal kommt noch Kroatien. Ja. Also die kroatische Küste lang. Ah, okay. Mit Zadar zum Beispiel sehe ich ein Ziel. Mehr Städte sind jetzt hier gerade nicht eingezeichnet auf dieser. Ah, okay. Ja, also sind dann Split wird auch noch mitgenommen, der schöne Touristenort. Ja, dann irgendwo in der Nähe von Metkovic geht ja eine Grenze rüber. Hier ist Metkovic, genau. Und dann geht's rüber nach Bosnien. Da fahren wir noch ein Stück durch, also wir fahren weiter an der Küste lang. Ups. Wir fahren dann noch einmal durch Serbien, also Montenegro, sozusagen durch. Ja. Also auch weiter an der Küste lang, durch Serbien, Montenegro. Dann Albanien, unser, sagen wir so, ja, spannendes Land in Europa. Mal schauen, wie es da so ist. Warte mal, kennt ihr irgendeine der Sprachen, die jetzt hier auf dem Weg? Na, dafür gibt's doch eine App. Ja, das ist doch kein Problem. Was ist, wenn die nicht haben? Naja. Fragst du Siri. Also ich war einmal vor nicht allzu langer Zeit im Dreiländereck gewesen. Ja. Da bin ich übrigens auch Polen, Tschechien innerhalb von einem Tag. Ja, ja kurz bevor die abgesoffen sind. Ein Tag, fünf Minuten. Alles Dreiländer. Ja, ist toll. Mitgenommen. Und ich war in Tschechien gewesen und ich kam mir so verloren vor, weil du kannst auf diesen Straßenschildern nicht mal annähernd deuten, was da draufstehen könnte. Mhm. In Französisch kriegt man das immer irgendwie noch hin. In Englisch ist das ja kein Thema. Aber da bist du so verloren. Und das stelle ich mir hier echt als Herausforderung vor. Oder in Russland? Es ist aber... Also wenn der nachher Kyrillisch steht? Es ist so schwieriger. Das ist nicht mal Europa. Ich meine, es ist klar, Schrift ist schwierig zu entziffern. Das kommt dann dazu, dann im Kyrillischen nachher, ja. Aber es geht, man kann auch von der Karte und von... Also wenn man jetzt eine einheimische Karte hat und dann so, kann man eigentlich das Ganze noch entziffern. Schwierig wird ja dann halt das Arabische, oder? Schwierig wird das die arabische Schrift, die uns ganz... Jetzt bin ich gespannt, wo es noch hingeht. Nee, Arabisch ist ja nicht, Arabisch nicht, aber Persisch ist ja, also sehr, sehr ähnlich. Naja, es geht auf jeden Fall dann durch Albanien durch und naja... Wie immer an der Westküste lang, ne? Es geht noch an dieser schönen Küste lang, immer schön mit ein bisschen Meeresluft. Und ja, dann sind wir auch schon in Griechenland. Und da geht's dann irgendwo hier in Korce. Das heißt, wir machen dann so einen kleinen Querschnitt hier. Also müssen wir schauen, irgendeine Straße gibt es hier, die hier so relativ das heißt, ihr fahrt nach Osten geht. Nicht an der Küste, sondern ihr fahrt gleich ins Landesinnere von Griechenland. Ne? Naja, so in der Bahn fahren wir noch ein richtiges Stück an der Küste. Ja. Und dann gibt es eine Straße halt, die dann weiter nach innen. Also rüber nach Griechenland. Griechenland. Und da geht's dann einmal wieder in die andere Küste. Mazedonien wird nur Mazedonien wird getroffen, nicht, also nicht durchgenommen. Ja. Nö, Mazedonien ist Läge jetzt auf dem Weg. So. Ja, ja, aber man muss ja nicht alles. Man muss ja nicht alles Man muss sich auch ein paar Länder übrig lassen. Genau. Griechenland, also Griechenland, den Nordgriechenland. Ganz mehr oder weniger Nordgriechenland, genau. Wir lassen die ganzen unteren griechischen Städte weg. Das Urlaubsgriechenland wird also ausgelassen? Ja, das sind schon genug Deutsche. Eben, da sind genug andere, wo man nicht noch dazufahren So, wir können ja jetzt auch Spenden sammeln. Bulgarien. Ein kleinen Geldsack oder so. Ich nehme mal an, nach Bulgarien geht es dann hoch, oder? Nee, du hast ja von. Hast du schon angedeutet. So, also Griechenland fahren wir dann weiter, ne? Genau. Und dann sind wir schon, in Bulgarien wird eigentlich gar nicht großartig mitgenommen, weil wir fahren hier unten weiter an der Küste lang. Okay. Und fahren dann direkt rein in die unsere türkischen Gebiete. In die Türkei. Rüber in die Türkei. Von Griechenland direkt an die Türkei, für alle, die nicht wussten, Griechenland ist ein Nachbarland von der Türkei. Ja. Die teilen sich sogar eine Grenze. Und in Istanbul überschreiten dann die europäisch-asiatische Grenze am Bosporus. Sprich, da gibt es ja nur die eine Brücke und das war echt die. Okay. Das heißt, da ist der Schnitt. Wo ist Istanbul? Müsste hier unten. Ja. Moment. Hier in der Spur. Wo ist Istanbul? Istanbul. Da ist es. Und da ist nur eine einzige Brücke und da ist der Schnitt von Asien. Okay. Das wusste ich. Also, da gibt es die asiatische. Istanbul-Seite und die europäische. Ich sehe, das ist tatsächlich, die Türkei ist an der Stelle durch einen Fluss getrennt. Richtig. Wissen wir, wie der Fluss heißt? Das steht hier. Das ist das Fiese Minute ist, wenn man rein zoomt, wird es immer der Ilchisk, der Ritz. Genau der. Das wusste ich. Also die Türkei wird Tatsache in Istanbul geteilt durch einen Fluss. Linke Hälfte Europa europäische Seite und die rechte, also Richtung östlich ist dann die asiatische Seite. Mhm. Ja, also sprechen wir, wenn wir in Istanbul angekommen sind, dann lassen wir das europäische Ausland. Was sagst du heute? Man lernt sogar mit dem Podcast. Total. Man lernt im Leben immer. Auch so gut ist oder schlecht ist. Einige haben jetzt vielleicht gerade gelernt, dass es unter Griechenland weitergeht. Ach so. Amerika. Also, wenn ihr dann in Istanbul seid, dann gibt es eigentlich nur eine Chance. Weiter durch die Türkei oder übers Wasser. Ja, und wir entscheiden uns immer weiter mit dem Land. Also geht's die Küste entlang? Es geht an der Küste lang, im nördlichen Bereich der Türkei, also sprich kleine Städte wie das Handy, Samsung oder Karabük oder Gorum wird dann so mitgenommen. Also und alle kleine schönen Orte wie Ordu, Giresun und so weiter. Schwarzes Meer. Also am Schwarzen Meer fahren wir richtig schön lang, weil das soll eine sehr attraktive und gute Strecke sein. Was ist das für eine Schrift? Und dann fahren wir ins Georgien, aber da fahren wir nicht hin. Nee, weil würde ich auch nicht, die Schrift in Georgien ist ja, das ist ja gemalt. Das ist eine wunderschöne Schrift. Die habe ich noch nie vorher gesehen. Na gut, ich war jetzt auch noch nie mit dem Fahrrad so in der Nähe. Soll ich mit dem Fahrrad an der Nähe sein, aber man kann ja auch hinfliegen nach Georgien. Ja, so, da. Wir machen dann irgendwo hier oben, jetzt muss ich mal gucken, einen Schnitt, also irgendwo hier geht's dann auf die Strecke Richtung Iran. Unser erstes sehr spannendes Visumsland. Mhm. Iran kriegt man jetzt als Deutscher eigentlich 30 Tage Visum. Ja. Das ist ja so 30 Tage dort aufhalten. Man kann sich 30 Tage aufhalten. Für euch? Ist ab drei Monate vorher gültig. Also man muss innerhalb von 3 Monaten einreisen. Ne? Okay. In Iran. Wie lange bleibt ihr dann da? Das schon kommt an die 30 Tage ran. Also es ist halt ein verdammt langes Land. Es ist halt, also es sind zwei. Da kommt nur an, wo man langfährt. Ja, man könnte ja oben wieder raus, dann wäre man. Natürlich, ja klar. Richtig. Aber für euch geht's also, dann hier nach. Bei uns geht's erstmal hier oben, zwar erstmal lang. Ja. Und dann ist halt noch so ein paar kleine. Teheran ist hier Probleme, genau. In Teheran wird sich das dann wahrscheinlich entscheiden, wie wir weitermachen in der ersten Geschichte. Ursprünglich, also es gibt mehr oder weniger, na, sagen wir mal, es gibt drei Pläne, von denen wir jetzt noch nicht wissen ganz genau, welchen wir einschlagen. Okay. Das Problem ist halt, im Himalaya-Gebirge, was danach kommt, sind so Länder, die man wie Afghanistan oder Pakistan, Tadschikistan, die nicht so einfach zu bewerten sind, visumstechnisch. Mhm. Also da hat man, wenn man nicht irgendwie jemanden kennt, der da hohe Einflüsse hat, dann sehr schlechte Karten mit Visum bekommen. Komisch, gerade Land, dass man rauskommt man nicht und reinkommt man auch nicht. Gerade Landeinreise ist unglaublich. Wird bei fast jedem zweiten Land sehr, naja, widerspenstig, naja, wie soll ich sagen, man wird abgehalten davon. Komisch, ne? Das, sagen dann, dann fragst du ja mal die Bundeswehr, ob sie dich halt mitnimmt. Ja, eine Möglichkeit, ja. Kurz mal absetzen. Heuer? Du kriegst sogar gleich eine SMS. Weißt du, nee. Wieso weißt du das? Ja, du bist es. Meinst du? Nee, ich kann so sein. Ich hab mein Handy auch an. Daniel wird sein. Wieso? Hast du abgeschaut? Oh, ich hab eine SMS bekommen. Nee, hatte. Ich kann hier sehen. Wahnsinn. Was? Ja. So, genau. Technik-Nerds. So, Iran, Teheran. Das heißt, du kriegst ja noch eine. Weißt du, warum? Ich weiß nicht. Das ist doch dein Handy. Ich hab noch eine. Ich weiß nicht, warum du das kriegst. Wieso weißt du das denn? Hast du nicht in mein Handy auch? Ich wette, jeder unserer Zuhörer weiß es auch, warum du eine SMS kriegst. Egal. Okay. Auch das erkläre ich dir nach. Den habe ich natürlich nicht. Nee, den kannst du nicht. Wenn man es nicht schon mal erlebt hat, dann kann man es nicht verstehen. Leg dir dein Handy einfach mal nachts neben das Radio. Oder tags. Ja, es macht immer diese... Ach, die, oh Gott. Ja, ich hatte mir schon sowas gedacht, aber ich habe nichts gehört. Das war nee, ich habe einen Kopfhörer im Ohr. Ah. Ich höre euch nur für irgendwelche Störgeräusche. Das muss man erwähnen, er hat einen Vorteil gegenüber das Kopfhörer. Das ist technisch. Weit voraus. Ich mach quasi Sendebeobachtung neben. Sendebeobachtung ist toll. So, von Teheran gibt es drei Möglichkeiten, sagst du. Ja, es gibt sind die so extrem anders, die Möglichkeiten? Naja, zwei Möglichkeiten gehen über Pakistan. Also Fluchtweg quasi. Nee, der Fluchtweg ist wahrscheinlich eher hier über Turkmenistan wahrscheinlich. Die eigentliche Strecke, also unsere ursprüngliche Planung sah mal vor über Turkmenistan. Okay. Das heißt, ihr müsst auch für die Ausweichrouten müsst ihr im Visa beantragen. Kann man dann in Teheran beantragen, ja. Das ist, also zumindest die nördliche Strecke kann man in vieles in Teheran. Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, denn dort ein Visa zu beantragen, oh Gott, ja, vor Ort, das ist eine Herausforderung. Ich meine, es ist nicht so ein bürokratischer... Nee, Kram, aber die Verständigung. Die Verständigung ist mehr das Problem manchmal. Ja, eben. Sachen, malst du die nicht auf? Rückst du auch dein iPad aus und zeigst dir hier. Hier dann. Kann hilfreich sein, ja. Auf jeden Fall. Naja, ja, das ist iPad gegen Visa. Es wird spannend, wie weit wir das, wie schnell wir das im Prinzip bekommen oder ob wir es bekommen. Sag mal kurz vom Zeithorizont, wenn wir in wenn ihr in Teheran seid, ich komme ja nicht mit. Wie viele Tage habt ihr da schon hinter euch, ungefähr? Die Hälfte ist das noch nicht, oder? Nein, das ist die Hälfte. Also, in Einreisen waren wir im Iran, ja selber im Juli, Anfang Juli. Müssen wann wollt ihr losfahren? Im April, zweite Woche im April geht's los. Okay. Also genau, das Datum ist noch nicht festgelegt, aber zweite Woche im April. Je nachdem, wann dein Kumpel ankommt. Nee, das hängt eher am Visumsmoment des Irans, wenn er uns dann fertig ausgestellt hat, das Visum. Deswegen, ja, darauf müssen wir warten und dann kann es... Was kostet so ein Visa? Das kann unterschiedlich sein. Also jetzt für Indien zum Beispiel haben wir für 90 Euro ein 12-monatiges Visum bekommen. Hm. So, und was passiert, wenn du jetzt eingereist bist und dein Visa läuft ab? Naja, wenn du einreist, dann hast du 30 Tage automatisch. Ja. Da steht so ein Visum drin. Ja. Achso, wenn du jetzt die 30 Tage überschreitest... Ich fahre ja nur mit Fahrrad, ja. Ich meine, ihr könnt mir vorstellen, dass Iran auch ganz schön warm wird. Wenn er mit Gepäck fahren. Es könnte 40 Grad werden, ja. Ja. Da hoffen wir von, ja. Dass man ja wahrscheinlich nicht ganz so weit kommt. Also alle, die es bis jetzt gemacht haben, haben es geschafft, sagen wir es mal so. Wer dann mal Probleme hat oder wer irgendwie länger geblieben ist im Land, es gibt, muss man sich natürlich länderspezifisch informieren dann. Ja. Wenn man merkt, okay, oh, wird ein bisschen knapp. Manchmal eine Verlängerung ein paar Tage. Wenn es jetzt nicht gibt, dann muss man natürlich sehen, nächste Möglichkeit Zug oder... Hm. Oder Einbürgerung. Ja, ich meine, ja, warum nicht? Siehst du deine Burka über und dann, Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Okay. Teheran, entweder, also euer Standardweg wäre Turkmenistan? Wünschte Anfangsroute wäre dann Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan. Also, was es nicht alles gibt. China, oh Gott, und dann von China nach Indien, so war die Omi. Mit dem Fahrrad nach China, also das allein hat eigentlich schon... Das hat einen Reiz. Ja, ist ja schon fast ein Witz in sich, mit dem Fahrrad nach China. Ja, ja. Genau, okay, das wäre eure... Und wenn die Ausweichroute die andere wäre, dann nicht mit Turkmenistan, sondern über Afghanistan, nehme ich mal an. Afghanistan war mal... Also das wird auch nicht gemeinsam ausgestellt. Ach so, Pakistan dann. Pakistan wäre sozusagen... Der Umweg dann quasi. Umweg, also das wäre die erste Tour sozusagen, wenn die, weil China, Indien geht momentan nicht. Also es geht seit Jahren nicht, weil es da keinen Grenzübergang gibt, außer in Tibet. Und den bekommt halt... jeder fünfte, sechste, siebte nur mit geführten Gruppenreisen, und das ist bei uns ja nicht der Fall so. Also von China nach Indien zu kommen ist fast unmöglich. Aha. Also es gibt tausende Kilometer Grenze zwischen den zwei Ländern, aber kein einziger Grenzübergang, der offen ist. Da sind politische Spannungen zu groß und zu hoch. Ich wollte gerade sagen, wäre ja eine Marktlücke. Ja, und von daher, naja, weil heutzutage auch jeder... Wer kontrolliert dich denn, wenn du da die Grenze überquerst? Das will ich nicht wissen. Also das Problem ist ja nicht mal rüberzukommen. Ich glaube, das Problem ist dann die nächste Kontrolle, die dich rauslassen. Die gucken dann erstmal, wo dein Ausreisestempel ist oder dein Einreisestempel. Spätestens wenn du keinen Pass hast, dann hast du ein kleines Problem. Das heißt, ihr wollt auf jeden Fall, euer Ziel ist, vom Iran nach China zu kommen. Und deswegen entweder über Pakistan, weil Afghanistan tabu ist, und über Indien fällt auch aus, ne? Nee. Also, eigentlich ist unser Ziel, von Iran aus nach Indien zu kommen. Ach, ihr wollt nach Indien kommen, und ihr wolltet sonst über China nach Indien fahren? Eigentlich unsere Originalroute war obenrum. Ah, okay. Über den Himalaya, über den schönen, ein bisschen China mitnehmen und dann nach Indien rein und dann weiter, aber das wird halt durch diese nicht geöffnete Grenzen bisschen schwierig. Schwierig, es gibt halt diese Alternative, also die zweite Route, auch soweit dieselbe Strecke, nur dann halt von China aus über Pakistan, also über Jammu und Kaschmir, was ja auch so eine umkämpfte Region ist, über Pakistan dann nach Indien. Das gibt's. Ist der einzige Grenzübergang, der offen ist. Okay. Problem da ist halt ein visumstechnisches noch, was man nur sehen muss, ob man ein pakistanisches Visum überhaupt in Teheran bekommt. Das kann man jetzt von hier aus schlecht bewältigen, weil man muss taggenau angeben, wann man einreist, wann man ungefähr wieder ausreist. Das kann man jetzt, also das haben wir versucht und muss man sich auch lange damit beschäftigen. Wir planen die ganze Reise schon jetzt seit fast einem Jahr. Es ist möglich, aber es braucht halt neue Informationen in den anderen Land dann später. Da stehst du ja bestimmt in engen Kontakt mit den Botschaften. Die Botschaften sind mehr oder weniger hilfreich. Ich weiß gar nicht, wofür die immer so viel Geld bekommen. Also die sind das schon? Das wäre für mich jetzt die erste Anlaufstelle. Die Botschaften, gewesen. Ja, das ist auch die erste, eigentlich die, sagen wir, das Auswärtige Amt ist eigentlich für uns Deutsche hier in Deutschland zuständig, oder kann man natürlich Anfragen stellen, die sagen dann, ob man zumindest ein Visa bekommen kann und so weiter. Das Visum selber kann man dann natürlich in den Botschaften holen. Und daher kann man natürlich anfangen, wie es aussieht mit den visumstechnischen Angelegenheiten. Aber die werden Ihnen nie sagen, nein, fahren Sie nicht durch das Land. Oder die geben dann auch keine Auskunft, inwieweit man da durchkommt mit Fahrrad oder so. Die sagen halt nur einfach, okay, wir stellen den Visum aus, fertig, aus, Ende. Nicht. Aber die geben keine Informationen raus, was in dem Land selber geschieht oder wie weit das sicher ist. Informiert man sich nicht im Auswärtigen Amt, zum Beispiel im Internet? Auswärtiges Amt, die geben die Sicherheitswarnung, halt immer, und die informieren nicht. Lasst mal lieber sein, aber die können dir kein Visum ausstellen. Und das Land, die Botschaft selber sagt dann halt, gibt das Visum oder gibt das Visum nicht? Sprich, muss erst zum Auswärtigen Amt, um dich zu informieren, und dann gehst du zur Botschaft. Naja, ich kann es auch mittlerweile im Internet machen, auch mit der App. Okay. Das eigentlich schon mal mit Google Earth oder so die Strecke so ein Stückchen weit, habt ihr da schon mal geguckt, was euch da so erwartet? Also ich wäre ja neugierig, würde ja wahrscheinlich gucken. Also wir haben uns schon auf die Karte genauer angestimmt, obwohl wir jetzt sagen, wir wissen ja nicht ganz genau, welcher Weg uns dann besser gefällt vor Ort. Also es gibt ja immer so Sachen, die kann man von vornherein, man kann natürlich alles durch bis zum letzten Detail durchplanen. Wird schwierig wahrscheinlich. Oder man sagt einfach, no risk, no fun. Da musst du ja wahrscheinlich einfach eher Eckpunkte setzen. Wenn wir haben einfach uns nach ein paar Grenzorten orientiert. Und wo man sieht, auch okay, da ist eine verbundene Straße zwischen den beiden Ländern. Das ist immer ganz hilfreich. Du weißt, dass das Kartenmaterial manchmal schon sehr alt ist. Ja, aber es gibt diese meisten, also das aktuelle Google Maps, es geht, also man kann es verwenden. Ja. Schwierig wird es im Bereich so China und noch weiter Osten. Da ist dann auch dieses Kartenmaterial nicht mehr das Neueste. Da darf bestimmt Google Street View das Auto nicht langfahren. Mit Sicherheit nicht. Nee, definitiv nicht. So, Indien. Ja, natürlich leichter. So die wenn ihr es nach Indien geschafft habt, egal welchen Weg ihr nun nehmt. Ja, wie gesagt, ich habe noch zwei andere Wege. Da sehe ich, jetzt sehe ich auch, Pakistan wäre ja die Abkürzung, die ihr dann lieber nicht nehmen wollt, sondern... Ja, Pakistan wäre die zweite über Jammu und Kaschmir, das wäre die einzige Route, die eigentlich offen wäre, über China nach Indien zu kommen. Ja, okay. Alles andere wäre dann noch Möglichkeit von Grenze Iran durch Pakistan und dann Indien. Genau. Da wird aber momentan kein Visum ausgestellt, weil es ja Grenzkonflikte gibt zwischen Pakistan und Iran. Also die Grenze da ist hoch umkämpft und okay. Da sind wohl auch schon welche gekidnappt worden. Also Touristen. Mhm. Also da wird deswegen stellt man eigentlich im Iran laut unserer Information kein Visum aus für Pakistan. Mhm. Weil es an dieser Grenzregion, mit abgesehen vom Afghanistan-Krieg, stellt man halt dafür keine Visum aus, weil man denkt, okay, die kommen da nicht durch das Land. Ja. Im so südlich-nördlichen Bereich von Pakistan, also hier oben, das ist auch umkämpft, weil die drei Länder sich ja drum streiten, um das Gebiet hier. Deswegen ist Kaschmir, die Grenze hier auch nicht fest eingetragen. Das Jammu- und Kaschmir-Gebiet, das ist ja zwischen China... Guck mal, die ist nur gestrichelt, doch, die ist wirklich die Grenze nur gestrichelt, weil man sich wahrscheinlich uneinig darüber ist, genau, welche die richtige ist. Das ist richtig. Bevor Amerika sich dann einmischt. Ja, die haben nicht viel zu tun. Eigentlich ist es ein Streit zwischen China, Pakistan und Indien. Also ja, man sieht, hier ist noch viel zu tun. Ja, das wird tatsächlich. Ja, das ist schon seit 10 Jahren. Das sieht fast so aus, als könnte man fast ein eigenes Land draus machen. Ja, wenn sie sich einigen würden, sagen wir, jeder verkauft sein Stück, macht ein eigenes Land draus. Aber leider ist es ja nicht so. Okay, ihr werdet vor Ort sein und das genau richtig mitnehmen können. Wir werden warten und damit webcampen. Naja gut, wie gesagt, wissen wir noch nicht, ob wir da durchfahren. Muss man sehen. Das war die zweite Variante, dritte Variante wäre wahrscheinlich nicht möglich, weil wir kein Visum bekommen, durch diese iranisch-pakistanische Grenze zu kommen. Die wohl wahrscheinlichste Variante, was natürlich ein bisschen ungünstig ist für eine Fahrradreise, aber was politisch wahrscheinlich nicht anders machbar ist, wäre dann bis Usbekistan zu fahren, also die Route bis Usbekistan, bis Taschkent und dann von Taschkent nach Delhi. Das hier eben, also vielleicht einmal das Gebirge drüber. Okay. Sind, dann würdet ihr quasi den Konflikt komplett übergehen. Dann hat man einige Länder zwar nicht gesehen und auch das schöne Gebiet des Karakorum Highways, der größten Grenzstraße der Welt. Also der höchsten, nicht der höchsten, aber der höchsten Grenzstraße der Welt. Leider nicht mitgenommen, aber dann hat er zumindest dieses visumstechnische und politische Problem aus dem Weg geräumt. Ja. Dann sind wir halt in Indien. Ja. Das sind jetzt die Varianten, die es gibt. Aber Indien ist ja noch nicht das Ziel. Nee, Indien ist nicht das Ziel. Indien ist nur eine Zwischenstation. Der Staat, der große Staat im tief mittelasiatischen Bereich. Ja. Indien lang, so ein bisschen, an Kanpur und Lucknow, dann halt hoch nach Nepal, wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, Kathmandu, die Region um Nepal, dann halt wieder ein bisschen runter, durch Indien durch, bis wir zum nächsten schönen Problemland kommen, das, was Myanmar heißt, Burma. Da ist das Ding, dass man halt man kriegt doch eigentlich schon ein Visum, für das Land, dass man einreisen darf, aber man muss an dem gleichen Ort, wo man eingereist ist, wieder ausreisen. Okay. Das ist natürlich ein bisschen, so Fahrradreise ist ein bisschen blöd. Sehr bescheuert, muss man ehrlich sagen. Eine Rundreise wäre da. Ja, dafür ist es sehr gut. Na gut, die haben auch einige Gebiete, wo man nicht rein darf und wo man sogar verhaftet wird, wenn man reinfährt. Und das ist, die haben sehr viele problematische Regionen, die man auch umgehen sollte. Das ist aber nichts gestrichen. Doch, der ist auch gestrichen hier. Na klar, ja. Aber es gibt, das Problem ist ja wieder, das Visum gibt es, aber man darf halt nur in der gleichen Stelle ausreisen, wie man eingereist ist. Deswegen könnte sein, dass wir dann da wieder Also es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder fahren halt, fliegen halt von Kalkutta ist es, glaube ich. Wo unten? Kalkutta, irgendwo hier unten ist es dann. Da ist es, Kolkata. Jups. Nach Thailand. Also sprich Bangkok. Und einen günstigen Flug nach Bangkok, einmal kurz über das Land drüber fliegt. Oder als zweite Variante dann halt mit einem Segler, wenn man in Finnland die Strecke um das Thailand. Um Segeln, ne? Okay. Ja, also die zwei Möglichkeiten gibt's. Segeln fand ich natürlich spannender. Die Frage ist halt, ob man derzeit jemanden findet da unten und naja, und das Nachteil ist halt natürlich, das geht weit in den Süden, man verpasst so ein bisschen viel von Thailand und für sich. Also es wird dann wahrscheinlich so sein, dass man, wenn wir die Segelroute nehmen, dass wir dann nochmal ein bisschen mit dem Zug oder irgendwas oder mit dem Fahrrad ein Stück mehr als 100 reinfahren müssten. So, Thailand. Thailland, schönes Land, hat man schon viel drüber gehört. Ja. Küste runter, ne? Okay. Dann, Richtung Malaysia, wenn ich das richtig sehe. Ja, Malaysia ist das nächste Land. Da sind halt zum Glück ist dann, geht dann so ein bisschen die einfachere Zeit des Visas los. Weil das kann man schon in Indien beantragen und, man kriegt auch an der Grenze selbst ein Visum, was vorteilhaft ist. Man hat nicht mehr so dieses, diesen Druck immer dauerhaft vorneweg was zu beantragen. Hm. Und, ja, wie gesagt, Malaysia kriegt man auch an der Grenze das Visum. Ja, wie gesagt, diese Inselkette Malaysia, so rum. Tani, Trang, Ipoh, ich weiß gar nicht, wie man das alles ausspricht. Und halt dann Kuala Lumpur. Ups. Hat sich so eine schöne Seite geöffnet. So eine Blätterseite. Wolltest du auf der Rückseite gucken, wie auf der Rückseite der Karte das aussieht? Das sieht doch mal die Beschreibung. Ja. Das kannst du dir vor Ort angucken, wie Kuala Lumpur von hinten aussieht. Kannst du dir das ganz in Ruhe angucken, wenn du da bist. Ja. Nee, die Welt ist hier auch gleich zu Ende. Also, weil dann passt das Kreuz ist hier sowieso nicht mehr viel. Ja, das Ende. Ja. Okay. Kuala Lumpur. Ich wusste immer, dass hier die Welt erscheint. Ich sage, Amerika wird spannend. Stürzt ab. So. Ja, das genau. Gehört zu Malaysia? Das gehört noch zu Malaysia. Und das ist aber in Indonesien. Entschuldigung, das ist hier oben noch Malaysia. Und dann kommt Indonesien. Das ist schon Indonesien. Erster Teil. Mhm. Also werden dann hier, da gibt es einen kleinen Bootsverkehr, Schiffsverkehr. Ja, Brücke sieht schlecht aus. Brücke sieht schlecht aus, genau. Außer es wird noch schneller gebaut. Wer weiß, wo man die Karte ist. Die ist ja schon gebaut. Wer weiß. Ja, ich glaube, das sind ein paar Kilometer, die jetzt überbrücken werden. Ich weiß nicht, ob die das so... Ja, bauen da ist ein Tunnel. Vielleicht könnten sich ja die Schönefelder bauen. Nee, ich glaube, das würde das nichts mehr werden. Ja, das würde nichts werden. Guck mal, Malaysia ist übrigens hier und dort. Mhm. Ja, ein paar Teilstücke. Das heißt, Indonesien haben wir ja genau dasselbe Problem. Indonesien ist ja... Ja. Zersplittert. Das ist richtig zersplittert. Welchen Teil von Indonesien nehmt ihr da mit? Den südlichen Inselketten? Ja, den südlichen Land. Okay. Also wir fahren im Süden lang hier. Schön an der Küste wieder. Bengkulu und Libong und Padang. Padang klingt da nicht toll, oder? Padang, ja. Padabong. Padabong, genau. Da kommt das vielleicht her. Ich hoffe mal, dass die Fahrräder unterwegs nicht so eine Geräusche machen. Gibt es eigentlich irgendwie, habt ihr Ersatzzeug dabei? Ich meine. Nein, die Grundausstattung, ne, was man so. Flickzeug. Die Grundausstattung hat man dabei. Flicken sollte man eine Menge haben, weil es gibt. Lasst euch das Fahrrad nicht klauen. Fahrrad klauen wäre ungünstig. Naja, das ist eigentlich das, was man am meisten beobachten muss, dass man ein Fahrrad behält, weil es sein Haupttransport ist. Es sei denn, ihr seid dann in China, da ist das vielleicht nicht so ein Problem. Ich glaube, wer in China ein Fahrrad klaut, hat entweder total Langeweile oder ist Fahrradfetischist. Ja. Du weißt ja nicht, was die da für klapprige Dinger fahren. Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, das macht auch eine Menge aus, was für ein Fahrrad das ist. Ne? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was, ihr habt bestimmt ein bisschen Geld in eure Fahrräder gesteckt. Ja. Ich hatte damals so mit Leuten zu tun, die hatten 6.000 Mark in ihre Mountainbikes gesteckt. Kann man tun, ja. Also es geht zwar jetzt nicht in 6.000, aber es ist schon ein hochwertiges. Also jetzt nicht so ein normales 015 Straßenfahrrad. Nee, das ist schon etwas... robuster und halt ein bisschen zugeschnitten auf längere Reisen. Das ist halt. Auch so gewichttechnisch optimiert? Also das kenne ich von den Leuten, die halt so viel Geld in Fahrräder stecken, die gucken halt aufs Gewicht. Das sind aber mehr die Rennradfahrer. Nee, also Mountainbiker manchmal, aber die fahren dann wahrscheinlich nicht mit so viel Gepäck, die fahren dann wahrscheinlich mal nee, so eine Alpenstraße oder irgendwas so hoch und runter oder irgendwas. Ja, die fahren eher so Berg und. Ja. Das sind so Leute, die dann halt mehr oder Das heißt, Gewicht spielt keine Rolle. Das ist nicht ganz so. Gewicht spielt schon eine Rolle, also man nimmt schon nicht das Schwerste, weil das Fahrrad ja durch das Gepäck alleine schon wahrscheinlich mit einem drauf, das wie 170 Kilo bestimmt wiegt. Also ist schon ordentlich. Und die Reifen müssen das ja auch tragen. Ja. Und wenn du dann so eine Huckelpiste hast, das ist dann halt auch nicht so angenehm. Das kann vorkommen. ja, nee, und deswegen. Also betonierte Straßen, Bahn oder so. Deswegen muss man da schon ein bisschen besseres Fahrrad nehmen. Also es, gut, die Reise jetzt so vor, die war jetzt zwar noch nicht so lang, da hatte ich ein normales Mountainbike, aber es war halt die Streben an und für sich war nochmal selber so separat verstrebt. Also okay. So in den Eckpunkten war nochmal eine Strebe extra. Und das ist mir nie gebrochen. Also das wurde mein Fahrrad hat immer durchgehalten. Habe ich auch nur deswegen verkauft, weil es halt ein 26er war. Und ich mir jetzt ein 28er geholt habe. Ist von der, wie man auf dem Fahrrad sitzt, halt von der. Ist so, angenehm. Ja, genau. Also von der. Haben Sie auch mehrere Mäntel mit? Mäntel hatte ich mal mit. Habe ich zwei mit. Und Schläuche hat man natürlich. So, wenn dir das nicht reicht. Gibt es natürlich einen Händler, der das nachschickt, Postlagern. Echt? Ja. Ich habe mein Fahrrad natürlich gekauft, mir hat sein Fahrrad auch gekauft beim Laden und wenn die da tausende Euro verdienen. Und die machen ja auch ein bisschen Werbung, machen Geschäft damit. Ich meine, gut. Na gut, in China würde es nicht nützen, wenn sie da alle deine Werbung auf dem Fahrrad sind. Bis jetzt hat das, nee, nicht die Werbung, aber. Können wir mal sehen, Knips, Knips, und der hat das selber produziert. Ich meine, es kommt ja nicht heute jeden Tag über den Laden, der sagt, ich möchte heute ein Fahrrad für die Weltreise und das, der kauft dann auch richtig viel Equipment dazu ein und sagt dann, okay, wenn ich Reparaturteile brauche, kann ich die bei dir bestellen. Ich meine, das wäre also kein geschäftstüchtiger Fahrradladen mehr sagen würde, nee, machen wir nicht. Also das ist ein bisschen. Ihr wart bei Stadler. Nee. Nicht? Obwohl die das Fahrrad auch geführt haben, ja, was ich habe. Aber natürlich nicht in der Ausführung. Also meins wurde noch ein bisschen verbessert, aber es ist halt. Gab es da auch zu kaufen. Was hast du für Abwehrmechanismen drin? Täuschkörper, Rauchgranaten. Unsichtbarkeitsmantel. Ihr seht gerade hier, die Weihnachtsinsel ist unten in Indonesien. Ja, wir kommen ja Weihnachten auch an, also ungefähr. Ach so, echt jetzt? Naja, also es passt ganz gut. April. Gute Leitung, also Hinweisung zu dem Thema Weihnachten. Okay, April geht's los. Juli seid ihr also im Iran und dann seid ihr naja, es wird so wahrscheinlich im Winter, im Dezember. Januar sind wir so ungefähr da in Indonesien. Okay. Wo feiert der Silvester? Wird sich spontan ergeben, denke ich mal. Aber also wahrscheinlich dann hier unten schon hinter Indien irgendwo. Ja, auch definitiv. Ja, das wird dann auf jeden Fall Malaysia oder Indonesien sein. Das ist dann der Jahresübergang und ja, ich glaube, es ist ganz witzig. Ich habe noch einen Mini-Schluck von meinem betäubenden Getränk. So, Indonesien unten lang, hast du gesagt. Ja, genau, auf der zweite Inselkette, ne? Und Alaska auch mit drin eigentlich? Ja, wir werden es gleich sehen, heuer, wir sind jetzt gleich live dabei. Nein, dann halt noch Jakarta und Denpasar und ja, also die paar kleinen Inselketten hier, die kennt sowieso wahrscheinlich kaum jemand mit Namen. Ja, nicht. Nusa Tenggara Timur, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen. Naja, auf jeden Fall von ich denke mal von Denpasar, glaube ich, muss man ein Schiff nehmen. Oder halt ein Flugzeug wieder nach Australien. Das lässt sich nicht vermeiden, weil hier die Strecke, da gibt's nichts. Ja, also nach Darwin oder so, da gibt's kein Schiff oder Flugverkehr so in dem Sinne. Deswegen wird man da wahrscheinlich hier in Denpasar oder so aufhören mit der ganzen Tour und wird dann nochmal bis Darwin fliegen. Ja, und wenn man da hin geht, dann halt. Dann seid ihr quasi in Down Under. Dann sind wir schon in Australien, ja. Genau. Schon. Schon. Schon. Ja, das geht schneller als gedacht. Flugzeug wäre eine alte Alternative, aber sicherlich nicht mit dem Spannungsfaktor. So, ja. Australien ist ja jetzt auch nicht klein. Nö, aber es geht dann um an der nördlichen Kiste. Okay. Los, also nordöstlich. Die wohl bessere Route, weil die ist ein bisschen mehr. Also die Route hier, die du siehst, ist ein bisschen mehr belebt. Also da trifft man auch mal welche Leute. Das glaube ich auch, dass man an großen Straßen... Ja, also hier die Straße, die ist nicht alles eingezeichnet, aber hier sind noch ein paar Städte dazwischen, wo man sagen kann, man kann mal Wasser auftanken oder man kann mal Lebensmittel... Man muss ja das mit bedenken, weil man kann auf dem Fahrrad jetzt nicht für 20 Tage sich voraus... Irgendwie macht das im Iran. Da gibt es auch lange Durstperioden, aber man muss halt immer so gucken, dass man ungefähr seine mindestens 4-5 Tage hinkommen, dann zwischen den Orten, weil das geht schon. Also es haben, wir sind ja nicht die Ersten, die sowas gemacht haben. Also das ist dann auch das Gute des Internets, wenn man das gut nützt, kann man heute viel Informationen. Viele Informationen. Ja, ja, noch. Ein bisschen Getränke zwischendurch. Ich glaube, wir haben viele am Fall schon abgeworfen. Ja, du, wenn Leute, es gibt ja Leute, die das professionell machen und hier die zwei Biker, wie das war auch so ein Film, der vor kurzem mit dem Craiger, Ewan McGregor, ne? Der ein Tor gemacht hat, gesponsert mit allen, der hat sich ja Motorräder gesponsern lassen für etliche 1.000 Euro und die ganze Equipment und die haben auch eine Weltreisetour gemacht mit Motorrädern. So eine dreiteilige Serie. Ich glaube, dass du es nicht kennst. Nee. Ich gucke nicht so viel Fernsehen. Okay. Also hast du nie das angeschaut, was du eigentlich brauchst. Doch, aber das ist ja schon eine Weile her. Ja, aber der Film ist auch schon eine Weile her. Ach so, nee. Also wahrscheinlich nicht so lange, wie ich nicht mehr beim Fernsehen bin. Okay. Ich arbeite jetzt an der Weltherrschaft, genau. Die könntest du ja vor mir anlangen, weil wenn du den Leuten alle hinterher so treffen wirst. Gibt's den Flyer mit? Ja, ich könnte den Flyer mitgeben. Ich könnte schon ein bisschen Werbung machen. Für mich, genau, mache ich. Wenn du noch 10 Kilo mehr tragen kannst, kriegst du eine A4-Kiste voll mit meinem Gesicht. Verteilst einfach da. Ja. Ich sag's, ich komme nach. Australien, Queensland. Das geht also durch Queensland. Ja, durch das Queensland, genau. Bis Brisbane, also an der schönen Goldküste lang. Okay. Bis nach Sydney. Und da ist eigentlich unser Endziel schon, wenn man so sagt. Also okay. Ich weiß ja, wer erwartet hat noch, dass es noch weitergeht, aber. Nee, dann zurück wieder. Nein, das macht er nicht, ne? Genau, also ich glaube, das braucht man dann auch nach der Strecke. Naja, das war mal ursprünglich, vorgesehen. Was heißt vorursprünglich? Also es wird sich wahrscheinlich dann vor Ort auch noch ergeben. Ich habe vorher vielleicht noch ein bisschen zu arbeiten in Australien, also eine Work and Travel auszunutzen. Der Arne, mit dem ich reise, der will dann wahrscheinlich zurück, weil er eine gute Position in seinem Job hat, die er zwar als aufgibt erstmal, weil er wieder bekommen könnte. Ja, okay. Also für ihn reicht das dann. Er war eigentlich mal der ursprüngliche Typ, der gesagt hat, okay, warum nur bis Sydney? Ich möchte dann noch von Sydney rüberfliegen nach Südamerika, also sprich Chile. Ja, bei den Mayas vorbei. Ja, also es wäre eine gute, wenn man dann sagt, nach einem Jahr, man hat immer noch nicht genug und das Geldliche gibt's ja, das ist halt das Haupt... Problem, sage ich mal so in dem Fall, also weil irgendwann geht dann auch mal die Geldreserven aus und Flüge von Down Under sind ja so, gehen um die 1.000 Euro los, leider. Nee, wenn du zeitig vorher buchst. Ich meine, wenn du, ihr fahrt ja mit dem Fahrrad, das heißt, es dauert ja eine Weile, wenn ihr in Indonesien quasi schon bucht, dann könnte der Flug recht billig werden. Ja, aber das ist ja trotzdem ein paar Wochen noch ein Ticket Monat voraus. Sydney nach Hause. Und dann für günstiger. Also einmal von Indonesien nach Australien muss man schon, ja. Welcher ist so der Streckenabschnitt, der dir so die meisten Sorgen macht? Also ich kann, würde es mir schon fast denken. Ich auch. Du hast es ja auch schon angedeutet. Also Sorgen direkt macht mir eigentlich nur, wenn wir dann durch den Pakistan fahren, ein bisschen Pakistan an der Grenze, wenn wir das Pakistan, ich meine die Bevölkerung selber und die ganze Lage da in, also von denen, die ich getroffen habe, ich arbeite ja an Flughafen. Hm. Die machen mir die Hoffnung, dass es da einen Weg gibt dadurch und dass man da auch sehr viele schöne Sachen erleben kann. Hm. Ist natürlich immer so die Frage, was die Medien noch dazugeben und was die politische Lage hergeht, ob man nun wirklich ein Visum bekommt oder nicht, daran hängt es ja am Ende. Also die Medien geben immer Pfeffer und Salz dazu. Ja, es ist immer so. Es ist auch so mit dem Iran. Ich meine, viele sagen, Iran, oh Gottes Willen, ja, was bist du denn da? Ich auch. Aber die Iraner selber sind ein friedliches Volk. Und jeder, der da durchfährt, der sagt, das ist eins der schönsten Länder, was du machen kannst, weil es ist ja nicht so ein Touristenland, wo jeder Dritte durchprescht und sagt, oh, yippie, ich bin im Ausland. Und nee, das ist wirklich irgendwie eine Gegend, die noch so ein bisschen unbetastet ist von fremden Einflüssen. Das, ich finde es spannend. Also ich bin gespannt auf Iran gerade. Also mir macht eher so eben Gegenden wie Pakistan Sorgen, wo man sagt, man hängt da zwischen Entführung und Anschlägen und ja, diesen ganzen Visumsgeschichten, ja, ist nicht, wenn die dann sagen, irgendwo bestellt er da Grenze, nö, ihr kommt hier nicht rein, dann steckst du in zwei Länder, wo du dich aufhalten darfst, das ist auch blöd. Das ist, das sind so die Sorgen, die man so ein bisschen hat. Gefängnis ist da bestimmt auch rosig. Und ja, was sind so ein bisschen ärgert, ist natürlich für so Sachen länger, auch für die du fliegen musst, wie Myanmar, wo man sagt, was soll das mit dieser Regelung? Das macht irgendwie keinen Sinn, dass man einreisen darf, aber nicht woanders wieder ausreisen. So. Was sollst du durch das Land schleppen? Das ist doch Quatsch. Ja, es ist ein bisschen ärgerlich, dass man halt heutzutage sich einschränken muss aufgrund der Streckenplanung, die wir schon vorher gut erarbeitet haben, aufgrund politischer Sache, dass man sagt, also es gab ja Länder wie auch China, Indien war man im Moment lang, glaube ich, durch Tibet etwas einfacher. Also hier oben. Man kann ja auch durch China, das ist ja nicht mal eins ist das, Möglichkeit über Tibet nach Indien rein. Ja. Aber die Strecke ist halt seit neuestens auch wieder sehr viele Auflagen dazu, weil es seitdem es da einen Anschlag gab. Da in der Region hat China das auch wieder verschärft, sozusagen die Einreisebestimmungen. Und jetzt kann man noch mit Gruppenreise da durch und das nervt halt so ein bisschen, wenn man dann mal sagen muss, ach nee, jetzt hast du dir eine schöne Strecke ausgesucht, jetzt kannst du das nicht machen, weil eben die Gewissheit nicht da ist, ob du es wirklich da machst, weil wenn du dann in Land China steckst, wie du siehst, ist ja nie, wirklich nicht viel, es sind 5, 6 Orte. Ja. Und da kannst du nicht sagen, ja, jetzt nehme ich den nächsten Ort. Also wenn du da steckst, dann hast du wirklich ein kleines Problem. Weil dann steckst du auch in ein Land, wo das dir nur einen begrenzten Visumsaufenthalt gibt und du musst da raus und kannst das aber nicht, weil die Grenze nicht offen ist und dann steckst du zwischen eine Sackgasse im Prinzip. Ja, ja. Und dann kommst du noch ins Gefängnis, weil du halt einfach nicht illegal im Land bist und ins andere auch nicht kannst. Aber dann werdet ihr auch so einen Notausstieg im Kopf haben. Das ist wahrscheinlich dann immer der Flieger zurück in irgendeiner Form, ne? Ich sag mal, wir haben uns ja beide auch gesagt, es ist ja jetzt auch nicht, dass wir sagen, wir müssen unbedingt nach Australien. Ja, ja. Das ist die Route, die wir uns festgelegt haben. Aber wenn wir sagen, nach einem Jahr, mir reicht's, ich habe genug davon, oder mir geht's halt so scheiße, also Entschuldigung, ich würde nicht sagen, aber... Scheiße darf man sagen. Darf man sagen, ja. Ich weiß nicht, wir haben die kleinen Kinder jetzt auch noch zu. Mittags. Das ist jetzt zu spät. Mittags. Ja, das wird manchmal auch in Kitas vorgespielt. Ja, durchaus dann manchmal. Ja. Ja, nee, das ist dann halt sehr doof. Also, ihr radelt ja, also man darf sich nicht so vorstellen, dass ihr aufs Fahrrad setzt und jetzt durchfahrt, weil ihr nur dieses Australien im Auge habt, sondern nee, es ist ja wirklich mehr so eine Tour, ne? Man lebt da so die Strecke entlang, also ihr werdet ja auch irgendwo das Fahrrad abstellen und mal mehr machen, als nur den Baum zur Notduft zu verwenden, sondern mal auch wirklich da wahrscheinlich Hotel in Anspruch nehmen oder genau sowas. Genau, so ist das eigentlich vorgesehen, dass man dann mal 1, 2 Tage an einem Ort... Es ist ja vorgesehen, denn die Länder kennenzulernen, die Menschen, die Internationalitäten, dann einerseits halt das kennst du mitzunehmen und andererseits auch von seinem eigenen, festgefahrenen Leben. Man muss ja halt auch sagen, das ist halt so eine Tour, wo man sagt, die macht man halt nicht zweimal im Leben. Das ist eine Tour, die machst du wirklich nur einmal. Wahrscheinlich, ja. Einmal und... die beginnt schon in anderthalb Monaten. Das ist nicht mehr viel Zeit, das ist richtig. Ja. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man so einen Tour plant. Also man hat sagt immer noch im Kopf, jetzt noch ein Jahr, dann machen 9 Monate, jetzt noch 8. Und jetzt steht es eigentlich schon vor der Tür, ne? Man steht schon fast davor und da ist immer noch in so vielen Dingen verstrickt, die man halt, also man hat ja so sein, ich weiß, in europäischen Leben hat man so festgefahrene Dinge. Ja. Man hat Versicherung, man hat Auto, man hat, ich weiß nicht mehr, aber andere Leute haben Auto, dann haben sie halt Haus oder Wohnung. Erste Freundin. Ja, so viel was nebenbei. Es sind so viele Dinge, die was einen festhält, ne? Die einen festhalten, die man sich erstmal lösen muss. Ja. Also, meine Freundin muss man sich jetzt nicht lösen, aber, die auch mitkommen. Du hast ja trotzdem, aber man hat ja trotzdem Gewohnheiten fest. Ne? Trotzdem dann schwierig, sich, glaube ich, zu sagen, das muss erstmal eine Auszeit her und, es ist halt so in den letzten Wochen, Monaten, dass ich jetzt so merke, wow. Krass, was man sich alles so lösen muss und wie man sich fühlt ohne alles. Wenn das du ist teilweise beängstigend und teilweise halt so ein bisschen also sagt so Born to be wild. Naja, es ist ja so, man gibt seinen Job auf, man gibt sein normales Leben auf, man hat seine Wohnung nicht mehr, man hat seine Sachen, seine ursprünglichen Sachen ja nicht mehr, man hat ja alles sozusagen ein bisschen spezialisiert auf die Reise und jetzt steht man da und jetzt wartet man eigentlich nur noch auf den Startpunkt, aber jetzt denkt man halt so, ach, okay. Wie lange hast du denn jetzt eigentlich deine Sachen? Also bei uns im Keller hat keinen Platz. Alles verkauft, alles bei eBay. Nein. Bei eBay gelagert. Da muss er sich vorher noch gewerblich anmelden. Genau. ist schon im Keller gelagert. Also. Achso, das stimmt, du hast ja deine Wohnung per Untermieter. Ne? Genau. Wenn du so auf die Karte guckst, wo ist so vom Gefühl her der Punkt, an dem du sagst, da guckt man dann nicht mehr nach hinten? Also bei mir ging es schon los, als du so sagtest hier... Griechenland, wo ich dachte, okay, jetzt ist wahrscheinlich der größte Teil der Reise überstanden, aber jetzt, so wenn ich das sehe, würde ich mich selbst noch so in der Türkei heimisch fühlen, weil das noch so nah zu Hause ist im Vergleich zu dem Ziel nachher. Wahrscheinlich aber auch, weil man das auch in den Nachrichten hört, also von Bekannten, so Urlaub. Das gleich um den Ecke. Ja, also aber ja, richtig, wenn man es noch kennt, also Türkei kennt man ja. Sehr genau, also so wie du schon sagst, also ich finde, Türkei ist noch so ein Land, was man, die waren ja auch in die EU, das war man noch zu den, eher zu, was so europäisch, was man noch zu den europäischen Standards zählt. Mhm. Richtig interessant wird es dann halt wirklich erst im Iran und da kann man dann an dem Punkt sagt man so, jetzt machst du es oder machst du es. Und das ist ja wirklich der größte Teil der Strecke, ne? Also das ja, Türkei das ist ja nicht mal, ist ein Drittel vielleicht, ne? Türkei ist aber auch sehr lang und Iran ist auch nochmal sehr viel mehr, als man so denkt. Also das sind jetzt nicht so Verhältnisse von weiß nicht, Polen oder von ja, ja, das ist richtig, wenn man es so im europäischen Kontext vergleicht, das ist nochmal was anderes. Wenn man es zu manchen Ländern in Europa vergleicht, das sind da wahnsinnige Distanzen, die dahinter liegen. Ja, aber auch interessant, wenn man möchte, dass man lange Zeit von einem Land halt erstmal was mitnehmen kann, weil wenn man in einer Woche durch Land durch ist, dann hat man vielleicht nicht komplett die Eindrücke, was man sagen kann, okay, man hat das Land jetzt so ein bisschen. Du bist ja näher dran, genau, du bist ja näher dran, wenn du dich da durchbewegst, nicht auf den touristischen Pfaden quasi. Ja, mit Fahrrad nimmt man sowieso mehr auf als mit allen anderen Mitteln. Das muss man einfach mal, so wie zu Fuß. Es gibt ja auch Leute, die zu Fuß durch die Welt reisen. Also auch. Und die trampen ja dann mehr, oder? Also, macht Trampen Sinn, ja. Die trampen also, die fahren halt ja, meine ich so. Ja, ja, aber die machen auch viele Strecken mit dem zu Fuß. Also, ich habe auch schon welche im Forum getroffen, die nur mit dem Fuß, zu Fuß, also mit Rucksack durch die Gegend. Rucksack-Touristen. Sozusagen, ja. Ja, aber so nicht so. Ach so, du meinst ja diesen Typen auf D-Max hier, ausgesetzt in der Wildnis, oder? Ja, das könnte man auch durchaus als Show ansetzen, so. Wir setzen dich aus irgendwo mir ran. Das ist ja auch eine finanzielle Aufwendung. Jetzt, sei mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man so viel Geld einpacken kann, bar, um bis nach Iran zu kommen. Ich glaube, da muss man unterwegs ja auch in irgendeiner Form Geld beziehen. Richtig. Und das bezieht man durch Automaten, ne? Ja. Also es gibt. Also in der Türkei kann ich mir doch vorstellen. Also bis zur Türkei ist alles schick. Und in der Türkei wollen wir uns halt dann so viel wie möglich US-Dollar einstecken. Was natürlich auch ein Risiko birgt, ne? Man hat ein kleines Risiko dabei, aber man muss es halt gut verteilen in verschiedene Orte. Und gibt es nicht diese Bank of America? Das ist doch, was die asiatische Mitbürger jetzt auch zum Geldtransfer verwenden. Na, es gibt. Da zahlt man irgendwie Geld auf ein Bank in America-Konto ein und kann das dann mit dem Code in der Bank of America wieder abholen. Und die sind wohl in den asiatischen Ländern. Also ich höre immer nur, dass Türken das halt so machen. Wenn die Geld in die Türkei schicken wollen, dann zahlen die das eben doch so ein Konto ein. Und dann kriegt man so einen Code anscheinend. Und dann kann man in der Türkei diesen Code vorlegen und das Geld abholen. Das wird gern bei eBay für Betrugssachen verwendet, weil da ist keine Personalie dran geheftet, sondern du kannst nur mit diesem Code abholen. Das heißt, wenn jemand ein eBay-Geschäft, du zahlst Geld auf ein Bank in America-Konto, da haben sie damals vorgewarnt. Dann kann jemand in irgendeinem asiatischen Land, also in irgendeinem, nicht asiatisch jetzt unbedingt, aber in irgendeinem Land weit weg, dahin gehen, ohne dass seine Personalien festgestellt werden und somit das nicht nachvollziehbar, wer jetzt diesen Betrug, der jetzt dahinter steht, begangen hat. Ich habe nicht gehört, aber okay, aber war das, glaube ich, jetzt nicht so. Wie machen das denn die Russen? So. Die machen das denn auch so, oder? Die bezahlen ja auch fast nur in Dollar. Na gut, die haben ja meist auch einen Koffer, wo einer drin sitzt, weil die so viel Kohle haben, der dann mit Geld auszahlt. Ja. Die haben vielleicht sogar ihre eigene Geldautomate bei. Konten oder die, wo keine die Ahnung. Dollars her. Keine Ahnung. Okay, ja, das heißt, da was gibt eine ganze Menge Flöten gesehen, auf der Strecke. Es gibt viel Flöten, aber. Also wie viel, was hast du so ein, also willst du über den Rahmen, den du da so dir vorgestellt hast, über die drei Monate im finanziellen Rahmen, weil das würde mich interessieren, was das an Geld verschluckt. Das kann man, glaube ich, vorneweg gar nicht sagen. Also viele, viele Fahrradreisende, die es gemacht haben, die für ein Jahr ungefähr 6.000-7.000 ungefähr. Kommt immer noch drauf, was man so unterwegs erlebt. Das wirst oft auch eingeladen. Wie du dich kippst, ist einfach so eine Sache, was willst du auch haben? Willst du in der Pension gehen? Willst du ins Hotel gehen? Willst du einen Zeltplatz nehmen? Willst du wild sein? Ich glaube, dann haut doch so ein Flug rein, weil gerade wenn jetzt, ich weiß jetzt nicht, so ein Flug nach Australien, aber er sagt, das ist recht teuer. Die Flüge nach Australien kosten jetzt um die 1.000. Aber wenn du hier diese Strecke hier unten überbrückst, das ist ja nicht so viel. Die sind die Flieger. Eigentlich, ja, die zwei Strecken jetzt von Taschkent, wenn man das fliegen wir nach Delhi, momentan sieht es so um die 200, 300 Euro. Muss man natürlich sehen, was ein Fahrrad noch extra kostet, aber Das wäre jetzt noch im Rahmen. Das ist bestimmt preiswert. Ich höre immer, Gitarren mit dem Flieger zu transportieren, das, Das ist ja mittlerweile ein Peace-Konzept. Das geht eigentlich ganz gut. Also da kenne ich mich. Sagst du das Handgepäck? Genau. Das Handgepäck. Ja, der Fahrrad vielleicht. Ja klar, das Risiko ist da, dass halt groß mal, dass was kaputt geht bei so einer, man weiß ja, wie die Bruder mit so einem Fahrrad mal umgeht. Das ist immer leider der Nachteil des Fliegens. Also man weiß nie, was andere Leute mit einem Teil machen. Also dass es ankommt, das sehe ich voraus, aber das ist, wie es ankommt. Ob die nicht irgendwas abmontieren oder was auch immer, das weiß man auch nicht. Die klingeln. Naja, es sind manche Teile am Fahrrad dran, die sind einfach verkauft. Also du kriegst halt nicht alles in Oststaaten kriegst, also in Indien kriegst du auch nicht alles an Fahrradteilen, was wir hier bekommen. Du kriegst ein Holzrad. Nee, die haben auch schon ganz gute Fahrräder, aber die haben halt andere 28er zum Beispiel. Also 28er ist sowieso eine Herausforderung, ich bin nicht mal, ob es klappt, weil eigentlich sind so Standard 26er, da kriegt man mehr Ersatzteile im asiatischen Bereich und 28er ist eher so ein Exot. Die haben auch 28er, aber die haben so eine Art, City-Räder. Und das ist wieder ganz anders aufgebaut als so ein Trekkingrad an 28er. Also da werde ich keine Ersatzteile, also zum Beispiel Schläuche nicht bekommen. Ich meine, das Unterschied zum 26, 28 ist ja eigentlich im Prinzip nur die Speichen und die Schläuche. Ne? Ja. Muss man halt sehen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Aber nehme ich denn nicht, bevorzuge ich denn nicht lieber so ein Fahrrad, wo ich möglichst gut und viel Teile kriege? Ja, hat seine, ich meine, klar, man kann nicht alles haben. Es hat seine Vorteile, aber irgendwo sagt man dann irgendwann auch, wenn man sagt, okay, ich möchte, ich habe mit dem Fahrrad eine Probetour gemacht vorher und es ist halt, es ist dafür vorgesehen für so eine lange Reise und es ist halt vor eine halbe Stunde bin ich nur durch die Stadt gefahren und so. Ja. Es ist nicht so lange, wenn es im Vergleich was da, das wären ein paar mehr halbe Stunden werden hier. Ja, aber es war halt am Gefühl, weil man halt ein ziemlich großer Mensch ist. Es ist halt, ich bin jetzt 1,85, da ist es schon angenehmer, wenn man auch eine Position liegt, wo man sagt, da kann man stundenlang fahren mit. Also man sagt, okay, ich habe vorher auch einen 26 gehabt, aber da hat man schon so ein bisschen mehr gelegen als gesessen. Ne? Und da dachte ich mir, okay, der Komfort ist es mir wert, das 28er zu kaufen und inwieweit das jetzt eine gute Entscheidung war oder schlechte Entscheidung, wollte man dann auf das der Tour sehen. Wissen, ja, spätestens, wenn ich dann halt ohne Ersatzteile irgendwo dastehe und sage, okay, jetzt muss ich warten, bis die Ersatzteile kommen irgendwo. Aber Not macht erfinderisch, also da wird sich garantiert irgendeine Lösung finden. Man kann viel basteln, nicht. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn der Rahmen bricht. Das ist das Schlimmste, weil da kann man nicht mal viel machen, aber der Rest kann man eigentlich das immer. Das kann man auch notdürftig auch nochmal schweißen, oder? Nur Stahlrahmen, aber ich habe leider einen Aluminiumrahmen. Mhm. Der auch ein Nachteil meines Fahrrads. Also sind zwei Teile, das sind die zwei Dinge, wie man sagt. Koffer schon gepackt? Also Koffer ist ja übertrieben. Also das sind ja Taschen gepackt. Taschen. Sind alle gekauft und alle schon anmontiert? Schon geplant, was inhaltlich reinkommt? Nee, das erste Probe wollte ich mir nächsten Wochen, nächsten Wochen probieren und dann packen, weil dann ist auch das Wetter ein bisschen schöner. Bis jetzt liegt immer noch Schnee da, wo ich. Okay, dann ist blöd mit probieren. Und da dachte ich auch, so ein bisschen wärmere Temperaturen zum Ausprobieren der ganzen Sache. Ist ja noch ein bisschen bis April. Ja, nicht mehr so lange, weil es soll jetzt Ende März so mal ausprobiert werden. Ob ich alles unterbekomme, wie ich es packe am besten, dass man halt schnell gewisse Sachen wieder rausbekommt. Ja, aber ich denke, das passt schon. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Tour, da muss man sich fallen lassen. Also ich glaube, das Plan lässt sich das halt auf die Länge gar nicht. Ja. Weil du musst ja nicht nur streckenmäßig planen, sondern auch zeitmäßig. Na, und das ist eigentlich Quatsch. Das ist wahrscheinlich die Vorgehensweise wirklich die beste, dass man sagt, man guckt, dass man von Punkt zu Punkt kommt. Naja, irgendwann und dann schaut, was passiert, ne? Irgendwann auf der Strecke, man kann vielleicht Europa nachplanen und aber spätestens nach der türkischen Grenze geht es wirklich nicht mehr so nach. Da weiß auch keiner, wie es da aussieht. Weil da weiß man nicht wirklich, wie aktuell die Karten sind. Ich meine Google Maps. Da gibt's halt noch nicht so viel, wo man sagen kann, man kann sich darauf verlassen, was da auf den Karten teilweise eingezeichnet ist. Das ist halt immer spannend dann. Ja, und jetzt kommt ja der interessante Part. Ich sehe aufgrund der Zeit, dass wir das sogar in der nächsten Folge, also für den Zuhörer in der nächsten Folge, das werden wir gleich im Anschluss machen, du willst die ganze Strecke natürlich dokumentieren. Ja. Genau. Und hast wahrscheinlich nicht die Lust, ein Tagebuch mitzuschleppen und wirst es gerne über das Internet machen. Genau, ich wollte es über das Internet machen, weil es ist ja wohl mittlerweile die einfachste Art, um keine Kilo zu schleppen und. Das ist die Frage. Ich überlege nämlich, wie das telefontechnisch geht, weil ich meine, da musst du ja auch einen entsprechenden Internettarif haben oder gehst du davon aus, dass du halt in den Unterkünften Internetverbindungen hast? Also du, okay. Ich meine, ich habe auch ein Freund in der Medienbranche und der ist da, stellt da nicht sein Laptop immer irgendwo mit. Und der meinte, er hatte noch nie Probleme mit WLAN. Du kriegst in der tiefsten Wüste, du kriegst kein Wasser, aber du kriegst WLAN. Ja. Und kannst dir das bestellen. Aber das ist auch auf einer Internetseite, wo schon welche in der Welt gesehen gemacht haben und dokumentiert haben. Ja, und jetzt haben wir auch schon Leute, wie gesagt, das Ganze per Internet eingestellt. Ja. Und sie sind damit klargekommen. Klar, man kann nicht immer alles sofort einstellen, aber man muss halt da ein bisschen sammeln und dann sagt man, okay, jetzt. Dann, also man schleppt immer noch ein Tagebuch mit, das werde ich auch machen, für mich ein persönliches. Und wird dann, wenn man in einer größeren Stadt oder in der Nähe ist, wo man halt, aha, jetzt hat man ein WLAN oder man kann man Internetcafé, dann kann man gesammelt das Ganze hochladen, dann nimmt man sich mal ein, zwei Tage Zeit, macht das Ganze und dann. Das heißt, die Digitalkamera hast du dabei? Digitalkamera habe ich dabei, genau. Und Laptop? Laptop nicht. Nee, wir haben also mehr weniger Internetcafés, aber. Also ihr versucht, übers Handy abzuwickeln. Hm. Oder Internetcafés. Muss ja dann so. Achso, natürlich. Mit den Tastaturen, ob man da klarkommt, aber ich denke mal, irgendwie lässt sich das schon. Stimmt, es gibt ja Länder auf dieser Strecke. Die arabische oder persische Tastatur ist bestimmt etwas schwieriger, wenn man da in Deutschland eintippen muss. Oder ein Mandarin, das sieht aus wie ein kleines Bäumchen mit einem Kringel oben drauf. Ja. Aber selbst die sind ja mittlerweile auch modern, dass die schon für Touristen. Also es gibt ja öfters auch Jugendherbergen und Hotels, die auch Internet zur Verfügung stellen. Die haben ja, die haben auch junge, moderne Menschen. Die haben dann die europäischen Tastaturen. Und eine Uni wird es ja vielleicht auch auf den Weg geben. Also um solche Möglichkeiten dann nutzen, um halt dann gewisse Sachen abzudecken. Und ich denke, mit dem Vorhaben, da steht man auch vor offenen Türen. Also wenn hier im tiefsten Asien sagst, du bist mit dem Fahrrad aus Deutschland gekommen, ich glaube nicht, dass dir einer vor der Nase die Tür zuschlägt. Ich glaube nicht, dass man dich da einweist oder euch. Ja, genau. Okay, dann lass uns, dann würde ich sagen, genau diese Thematik, diese Blog-Thematik und die Möglichkeiten, die es da gäbe, lass uns die in der kommenden Folge, also für die Zuhörer in der kommenden Folge besprechen. Dann könnt ihr, die ihr zuhört, das jetzt erstmal setzen lassen. Genau. Vielleicht kommt ihr auf die Idee, eine Runde Fahrrad zu fahren jetzt. Ich hätte mal am Anfang noch einen Tipp geben sollen, dass man sich eine Karte nimmt, so ein Mitverfolgen. Ach so, ja. Das ist natürlich jetzt zu spät, aber vielleicht ist jetzt ein bisschen nochmal die Rückspultaste. Richtig, das ist das Tolle am Podcast, man kann auch zurückspulen. Und dann nochmal mit der Karte nochmal das Ganze verfolgen. Ja, um mal die Strecke zu sehen. Also genau, vielleicht haben mittlerweile die ersten Leute zur Karte gegriffen, ansonsten jetzt einfach mal Pause machen, ganz kurz, Karte besorgen und dann sagen wir nochmal ganz schnell die Länder, durch die es geht. Ja, so. Also beginnen. Sag mal Daniel, es geht los in... Beginnt man in Deutschland... unserem schönen Heimatland und dann geht's über Österreich nach Slowenien, Slowenien runter nach Kroatien, dann kommt Serbien und Albanien, Griechenland, Türkei, Iran, naja, dann ist ein bisschen offen, also dann wahrscheinlich die Nordroute über Turkmenistan und Usbekistan, dann Kirgisien, also Kirgisistan und China. Pakistan, oder die Alternativroute, ne? Pakistan. Achso, genau, jetzt kommt erst noch Pakistan. Und dann sind wir bei Indien. Und in Indien geht es dann halt noch ein bisschen weiter im nördlichen Bereich über Nepal, wieder zurück nach Indien. Wahrscheinlich kurz über Myanmar drüber fliegen, nach Thailand. Und von Thailand geht es dann weiter nach Malaysia und Indonesien. Und dann sind wir auch schon von Indonesien geht es nach Australien. Ja. Ja, ein paar Länder sind gesammelt. Papua-Neuguinea könnte man ja dann nochmal einen Abstecher machen. Hatten wir auch mal vor, aber da gibt es noch menschenfressende okay, da können Völker. Wir auch. Deswegen dachten wir, das ist keine gute Idee, mit dem Fahrrad da durchzufahren. Nee, dann vielleicht nicht. Da würde er wahrscheinlich nur das Fahrrad zurückbleiben. Ja, wahrscheinlich. Und eingeboren. Aber zumindest das. Der Mensch hat ein Eisenskelett. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Also, das ist erstaunlich, ne? Also ich hatte auch nicht gewusst, dass es noch menschenfressende Völker gibt. Aber also die Welt ist so groß, das würde mich nicht wundern. Aber wen das interessiert? Mal wenn Tupac noch auf einer Insel sitzt. Ja. Gut, wenn du ihn triffst, dann grüße ihn von mir. Ja. Übrigens, damit ist hier auch die Karte zu Ende. Also Neuseeland wäre noch eine Option, aber wir können jetzt nur noch umblättern. Dann hört's auf. Wenn ihr auf der runden Welt oder an die runde Karte oder an die runde Erde glaubt, dann ist natürlich dann Südamerika irgendwo dahinter. Genau. Ja. Mensch, Afrika ist ja da fast um die Ecke eigentlich im Vergleich zu dem, was du da vor dir hast. Ja. Ja, da wünschen wir dir viel Spaß. Vielleicht können wir sogar einen Blog lesen und wenn du, wenn wir das mit dem Blog irgendwie bis dahin was Reihe haben, bekommen, dann genau. Werden wir die Adresse auf jeden Fall bei uns so veröffentlichen. Klar, gerne. Ja. Wir werden ihn jetzt gleich eröffnen. Nein, wir werden erstmal besprechen, was da für Möglichkeiten gibt. Da muss er sich ja auch mal. Da muss man sich noch ein bisschen Gedanken machen. Genau. Aber ja, toll. Genau. Jetzt kommentiert. Vielleicht könnt ihr auch hilfreiche Tipps noch geben, wenn jemand ja, noch wenn, mehr Informationen hat. Wenn einer schon mal mit dem Fahrrad weiter war als beim Edeka um die Ecke, dann bin ich gerne offen für Tipps und Ratschläge. Ja, genau. Dann sehen wir uns ja. In einem Jahr. In einem Jahr kommt der nächste Podcast. April. Stimmt, dann können wir das mal Revue passieren lassen, die ganze Frage. Genau. Dann können wir darauf hinweisen, hört doch mal in Podcast Nummer 32. Richtig, da können wir jetzt schon einen Cliffhanger zurücksetzen. Das sind sie in der nächsten Folge. Genau. Gut, aber in der nächsten Folge geht es erstmal um Weblogs und welche Möglichkeiten es gibt, auch für Leute, die nicht Fahrrad fahren. Wir können auch einen neuen Weg einschlagen, in Tutorial Podcast. Tutorial-Podcast. Nee, wir machen das so, wie es uns in den Kram passt. Finde ich. Da brauchen wir uns schon nicht rechtfertigen. So, gut. Also das, was wir heute anderthalb Stunden sind rum. Ihr könnt euch hinlegen und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.